Und als der Regen fiel, hörte er einen wilden Hund heulen. Da waren Stimmen in der Nacht, Stimmen aus dem Dunkel. Zu viele Männer sind schon gescheitert. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumfähre ist da. Ja, guten Abend. Hallo. Ja, guten Abend. Willkommen im neuen Jahr. Richtig, richtig frohes Neues. Ja. Euch allen ein gesegnetes, frohes neues Jahr, von wem auch immer das gesegnet wird. Das könnt ihr euch aussuchen. Oha, Segen. Naja, das kann doch auch weltlich. Man kann ja auch, der Vater kann ja auch seiner Tochter Segen, den Segen geben. Also, deswegen sage ich ja, dass ich mache so eine Angriffskreuzliste drunter. Zeus, Jehova, wer auch immer. Spaghetti Monster. Ja. Das kommt da auf jeden Fall auch drauf. Das darf wirklich jeder. Wir sind ja nicht bei den freien Demokraten. So, da darf auch jeder. Ja. Ja. Was denn, singt da jeder? Was? Haben wir dazu einen Artikel? Zu den freien Demokraten? Ja, haben wir. Okay, dann kommen wir das also zu der Befragung dazu. Jetzt direkt nicht, aber kann man drüber da sprechen. Kann man ja dann in dem Rahmen besprechen, genau. Dann fangen wir doch einfach an mit der Taz. Ja? Die Frau Odelia Iwi hat eine Auszeit genommen die Woche, leider nichts Neues. Deswegen schauen wir uns doch mal an, was hier die Ariane Lemme schreibt für die Taz. Silvester in Zeiten der Krisen, Nahost-Ukraine, Antisemitismus. Früher konnte man sich noch über Silvesterfeuerwerk aufregen, heute muss man sich um echte Probleme sorgen. Mann, oh Mann, noch nie war ich so froh, dass ein Jahr zu Ende ging. Und noch nie hatte ich so wenig Hoffnung, dass im nächsten Jahr irgendwas besser wird. Wie sehr sich alles geändert hat, zeigt sich schon daran, dass ich mich nicht mal mehr, wie früher, als ich offenbar ein ansonsten sorgenfreies Leben führte, über die Silvesterböllerei aufrege. Also klassischer Berliner Artikel. Erstmal ein Absatz Nabelschau. Ich. Guck mal hier. Ist das eine neue bei denen? Weiß ich nicht. Okay. Autor Sternchen in. Steht hier nur. Ja, dann kommt ein Absatz darüber, wie perplex sie war, wie sich Harvard und Co. benommen haben nach dem 7. Oktober. Wobei ich nur sagen kann, das habe ich nicht anders erwartet. Wir wissen irgendwie als Weltraumaffen mit am besten in Deutschland wahrscheinlich, wie tief die Seuche sitzt in den amerikanischen Universitäten. Und dann kam dieser Absatz, weswegen ich den Artikel überhaupt reingenommen habe, weil den finde ich ziemlich perfide. Und zwar schlicht, machen wir den Absatz davon noch dazu. Die Befragung war nur eine Inszenierung rechter Abgeordneter, die die Debatten über den Krieg gegen die Hamas für ihren Wahlkampf nutzen wollen, sagen viele. Das mag sogar sein, greift aber trotzdem viel zu kurz. Und zwar schlicht, weil die Kategorien links und rechts in diesem Konflikt einfach nicht funktionieren. Weil Rechte da plötzlich Partei ergreifen für eine angegriffene Minderheit, die sie sonst natürlich verachten, Bindestrich, Juden, Israelis, Bindestrich. Einfach nur, weil es ihnen einen Vorwand bietet, gegen Muslime zu hetzen. Uiuiui. Ariane, hast du wieder zu lange in den Spiegel geguckt? Sorry, aber da sieht man wieder, wie einseitig und wie tunnelblickartig die Medien unterwegs sind. Also, weil wer gegen die Linken da irgendwie Partei ergreift für Israel, muss ja rechts sein und damit ist er ja auch Judenhasser und damit ist das alles nur ein Vorwand. Ihr seid nicht bereit zu differenzieren, weil dann müsstet ihr euer Lieblingsargument aufgeben. Ne? Dann könntet ihr nicht mehr sagen, AfDP und CDU, CSU, die Faschisten und was weiß ich, diese ganze Scheiße, die ihr von euch gebt. Dann müsstet ihr differenzieren und sagen, da gibt es Leute, die haben zwar konservative Ansichten, aber die stehen an der Seite von Israel, weil die Israelis halt die gleichen westlichen Werte vertreten. Und gegen die Muslime in dem Fall, weil halt die Muslime eine offene Ablehnung dieser westlichen Werte vor sich hertragen. Mammon, du wolltest was sagen? Nee? Was wollte ich dazu sagen? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich gerade nicht mehr. Also, ja. Dafür biegen selbst Intellektuelle wie Mascha Gessen sich die Tatsachen so zurecht, dass es nur so kracht, vergleichen Gaza mit dem Ghetto und verkennen den eklatanten Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus und jammern später, wie so rechte Boomer auf allen Edelkanälen, dass sie ja nichts sagen dürften. Schlimmer noch, sie werden sogar mit Preisen beworfen. Dieses Gaslighting, die völlige Verwirrung der Tatsachen, hat diese Art Linke natürlich mit der Rechten wie Trump gemein. Noch so ein böser Geist, der schon vor Anbruch des neuen Jahres mit den Hufen scharrt. Wie viele Knaller braucht es, damit er nicht wieder Präsident wird? Und dann fängt sie an zu fantasieren, dass es am Ende der Trump sein könnte, der irgendwie einen Deal mit den Palästinensern macht und Israel und das irgendwie durchsetzt. Dann würden die Linken implodieren. Das fände ich auch recht lustig, ist aber unrealistisch. Aber dann kommt natürlich, wenn das passiert, dann wird er die Ukraine im Stich lassen und so weiter und so fort. Überall böse Geister, die zu vertreiben sind. Und die zwei letzten Sätze sind dann über ein AfD-Verbot etwa, haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber das Jahr fängt ja gerade erst an. Ja, Demokratie das müssen wir auf jeden Fall machen. 2024. Nicht, dass wir da viel drüber sprechen werden in nächster Zeit. Also sprechen vielleicht, aber mehr auch nicht. Ja. Na gut, wenn du die Zahlen in Sachsen anguckst, wenn sie da nur drüber sprechen, Genau. wollen sie warten, bis die in Regierungsverantwortung sind oder was? Also, ja, das ist halt, wir wissen ja alle, also in einem normalen Deutschland von vor 2000 wäre das ein zahnloses Monster, diese Drohung. Weil man die AfD, also, kann sich auf den Kopf stellen, eine unabhängige Justiz würde die nicht verbieten. Die haben ganz andere Sachen nicht verboten. Ja, genau. Und das würde 3 Tage dauern, dann hätten die irgendwie was Neues am Start, eine andere Bezeichnung oder so. Das ist ja, so kann man das ja nicht aufhalten. Das ist Quatsch. Denke ich mal. Ja, aber hier bei dem Artikel habe ich vorhin gedacht, wenn die so Ansprüche erfüllen wollten, wie du sie hast, dann könnten sie auch nicht mit so einem Kurzwerk hier davon kommen, ne? Mit so einer Aufteilung in 2 Seiten, so einer einfachen. Ja, das reicht dann eben nicht eigentlich. Eigentlich. Aber ist ja auch kein Bezahlartikel, ne? Ja, bleiben wir beim Jahreswechsel, bleiben wir in Berlin, nur mal andere Frontlinie. Wir haben ja jetzt gehört, mostly peaceful war das da in Berlin an Silvester und gar nicht so schlimm und eigentlich nicht schlimmer als im ganz normalen Jahr und überhaupt. Und bis dann halt diese Meldung gedroppt ist, diese Woche. Und man hat dann die aktualisierte Statistik gesehen und siehe da, es waren doppelt so viele Straftaten, doppelt so viele Verdächtige. 1.328 Taten und 788 Verdächtige. 400 Festnahmen oder so, ne? Insgesamt, ich kann es nicht, drei, ja doch, etwa 400 vorläufige Festnahmen, 720 eingeleitete Ermittlungsverfahren, 73 Attacken auf Einsatzkräfte der Polizei, zwei Angriffe auf Rettungsdienstmitarbeiter. Körperverletzungen, tätliche Angriffe auf Polizisten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. 54 verletzte Polizisten, 12 von ihnen, 4 Frauen und 8 Männer wurden durch Pyrotechnik verletzt. Im Zusammenhang mit den Angriffen auf Einsatzkräfte konnten bisher 49 Verdächtige ermittelt werden. Dabei handelt es sich Angaben zufolge um 25 Erwachsene, 13 Heranwachsende und 11 Jugendliche. 28 von ihnen sind Deutsche, 11 weitere besitzen eine doppelte Staatsangehörigkeit und 10 Personen gelten als Ausländer. Also sowieso schon ein statistisches Missverhältnis. Und bei den 28, bitte sprechen Sie mir nach, würde ich gerne mal die Vornamen sehen. Weil ja, also die Fotos aus Berlin, da habe ich keinen Sören und Tim gesehen zwischen diesen Leuten, sondern das war, Schon in den ja. Zahlen mehr geworden, oder? Das ist mehr als letztes Jahr, ne? Ja, also dadurch, dass die Aussage ja war, ist es eigentlich schlimmer als letztes Jahr gewesen, denke ich, ist es jetzt nach dieser Erhöhung der Zahlen dann doppelt so schlimm wie letztes Jahr. Wird Da auch war ja mehr nicht. Polizei unterwegs, ne? Deswegen ist natürlich klar, dass mehr Straftaten aufgeklärt. Wir werden halt sehen, dass das halt am 28. Dezember 2024 wieder Thema ist und vorher nicht. Ganz einfach. Insgesamt 509 verdächtige Deutsche, 279 verdächtige andere Staatsangehörigkeiten. Immer noch starke Überrepräsentierung von Ausländern. Und wie gesagt, wenn ich die Vornamen sehe, können wir über den Rest sprechen. Tja, meine Lieblingsschlagzeile. Da sagt man doch immer, wenn jetzt der Höcke wieder irgendwas sagt, dann sagt man hier, das hat die SA auch gesagt. Wirtschaftswoche denkt sich, hold my beer. Bauernprotest eskaliert, ein bisschen sippenhaft muss jetzt sein. Also wenn ich dann nochmal darauf hinweisen darf, sippenhaft, das ist, wenn man auch die Familienmitglieder von Leuten in Haft nimmt. Das machen gerne Unrechtsregimes. Das Letzte, was das auf deutschem Boden gemacht hat, möchte ich jetzt hier keinen Godwin provozieren. Aber ja, sollte man eigentlich als Journalist wissen, dass das Wort ein bisschen komisch ist. Und wenn man es auch noch so verwendet wie er, nämlich das zu fordern, dann weiß ich nicht. Ja, es darf in unserem Land demonstriert und protestiert werden. Wer dabei aber so eklatant gegen das zivilisierte Miteinander verstößt, wie die rund 100 protestierenden Bauern am Fähranleger, darf damit nicht durchkommen. Das muss natürlich auch für Klimakleber gelten, die unangemeldet Straßen blockieren und Rettungskräfte hindern, an ihren Einsatzort zu kommen. Und nun zum Teil mit Haftstrafen rechnen müssen, den Bauern sollte es nicht besser gehen. Nun ja. Tatsächlich braucht es, um so ausufernden Formen des Protests entgegenzuwirken, leider auch eine Art Sippenhaft. Wer unzivilisiert protestiert, darf sich am Ende nicht als Märtyrer für eine vermeintlich gute Sache feiern. Die persönliche Bestrafung des Einzelnen reicht da nicht aus. Ja, aber das ist auch nur ernst, ja. Ich meine, es sind ja ganz andere Leute wohl, auch die jetzt nach Berlin fahren und die da vorm Schiff standen. Also, das waren sicher Leute aus der Gegend. So. Im Sport, allen voran im Fußball, hat sich diese Form der Abschreckung inzwischen bewährt. Wenn es zu gewaltsamen Ausschreitungen von Fans kommt, muss das eigene Team im nächsten Heimspiel in einem leeren Stadion antreten. Das war beim Fußball aber auch immer schon die Kritik, ne? Dass das nämlich sippenhaft ist in Wirklichkeit. Ich verstehe aber auch nicht ganz, was ist das Äquivalent? Der Habeck darf eine Demonstration ohne Bauern machen, oder was? Oder wie? Wird dann kontrolliert, ob die Leute, die zu Habecks Rede kommen, Bauern sind? Tja, sind oder waren Frage. Sie jemals Mitglied im Deutschen Spieler, Bauernverband? Ja, wer sind dann die Spieler, wenn die Bauern und die Zuschauer sind? Gute Frage. Die Trecker müssen einen Tag alleine auf dem Acker stehen, ohne Bauern, oder wie? Ja. Kein Plan. Für die Verbraucher dürfte der Schritt, den Kompromiss jetzt zurückzuziehen, kaum spürbar sein. An der Supermarktkasse werden die Preiserhöhungen minimal ausfallen. Und dagegen, dass höher subventionierte Bauern aus Frankreich den deutschen Markt mit billigeren Produkten fluten, können Deutschland und der Bauernverband in Brüssel Beschwerde einreichen. Nicht umsonst hat die EU einen Wettbewerbskommissar. Es spricht nichts dafür, an einer Aufschiebung der Subventionskürzung festzuhalten. Handelt die Regierung jetzt zögerlich, schafft sie endgültig einen Boden für Nachahmer. Das Signal wäre, je unzivilisierter der Protest, desto erfolgreicher. In einer solchen Demokratie möchte ich nicht leben. Oh Mann, ja, dann geh doch. Tschüss. Tja, unzivilisiert, also. Ich erwarte von den Werktätigen zur Feier der 60 Jahre DDR. Ich höre in letzter Zeit nur noch irgendwie. Ja, ich fand so den Zeug, Style was 1A aus der DDR kommen könnte. Ne? Die übertreiben es in beide Richtungen, brauchen sich sozusagen auch nicht wundern. Ja. Ich meine, das ist auch. Das Ganze auf 3 Jahre zu strecken. Also alles, was ich jetzt bisher davon mitbekommen habe, also das erste, was ich mir angeguckt hatte, war dieses Video vom Reichelt, was irgendwie so überschrieben war mit von wegen, ist alles gelogen und in Wahrheit war da überhaupt gar nichts. Und da hat er dann irgendwie so mehrere Instagram-Stories gezeigt und der Verlauf war dann irgendwie so, die sind da halt hingefahren zu diesem Anleger Und dann ging das so ein bisschen hin und her, von wegen, wir wollen jetzt mit Marvek reden. Und dann stand da die Polizei und hat gesagt, so, wir haben jetzt mit denen gesprochen und so zwei Leute von euch können jetzt mitkommen und mit Marvek reden und ansonsten müssen wir das jetzt hier auflösen. Und das wollten die dann irgendwie nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und das kann ich halt noch am wenigsten nachvollziehen. Und ja, dann, was man halt auf den Videos dann nicht gesehen hat, aber dafür die Szene war, die in sämtlichen anderen, von der Tagesschau, von der Bild-Zeitung, von allen möglichen anderen Quellen war, war dann halt die Szene, wo sie dann da diese Linie von der Polizei halt nach vorne gedrückt haben und daraufhin dann halt diese Fähre wieder weggefahren ist von dem Anleger. Und ja, also da ja dann irgendwie durch wollten an den Polizisten vorbei. Und das kann man natürlich auch nicht so richtig nachvollziehen, was sie dann denken, was da irgendwie Gutes bei rumkommt bei der Sache, bleibt fraglich, weil das Bild ist ja auf jeden Fall eins von wegen so, wir rennen jetzt dahin und schnappen uns den und machen dann sonst was irgendwie. Ja, Und fand ich auch. Personenschützer hat natürlich auch dabei gehabt, der Habeck, also zur Not hätten die den wahrscheinlich über den Haufen geschossen und fertig, aber ja, ist natürlich auch nicht so normal, aber ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob da noch andere Leute irgendwie an Bord waren von dieser Fähre oder so, ob die da nur den Habeck durch die Gegend gefahren haben. Aber nach allem, was ich jetzt mitbekommen habe, ist das, was im Endeffekt davon geblieben ist, eine komische Situation und halt der Habeck, der da seinen ja nicht von Bord konnte, sondern erst ein paar Stunden später dann halt. Und das ist Der ja war auch. mit an Bord, ne? So habe ich das verstanden. Ein Urlaub habe ich gesehen, der erzählt hat, dass er mit an Bord war. Okay, also waren auch andere Leute da, ja, hatte ich jetzt noch nicht gehört, aber ist ja anzunehmen, ja. Ja, dann sind natürlich dann auch noch Unbeteiligte davon betroffen, aber an der Stelle kann man es dann halt wieder Es mit den konnten aber Leute Klimaleuten von vergleichen, ne? Bord auch. Also ich habe einen Augenzeugenbericht gesehen, der hat gesagt, sie konnten, also er und seine Frau konnten von Bord. Okay. Also es ist nicht so gewesen, dass alle, die auf der Fähre waren, es waren wohl auch Familien mit Kindern und so, die haben halt Angst gehabt wegen der aufgeheizten Stimmung. Die sind wohl mit dem Habeck wieder zurückgefahren oder wohin auch immer. Aber also die wollten, die konnten auch aussteigen. Okay. Und ja, ich sehe halt die Parallele zu einer anderen Blockadeorganisation, die hier seit Monaten unterwegs Ja, an der ist. Stelle auf jeden Fall auch, weil wenn man sich jetzt darüber beschwert, dass die Leute da genötigt worden sind, da jetzt nicht aussteigen zu können, also da haben wir jetzt, habt ihr jetzt einen Präzedenzfall geschaffen. Da könnt ihr euch jetzt wirklich nicht drüber beschweren. Und ja, also es ist ja auch nicht so, dass zwar haben sich alle immer schön die oberen Ebenen davon distanziert, aber man hat ja auch gesehen, wie zum Beispiel in Berlin diese Leute mit Glacé-Handschuhen angefasst worden sind von der Justiz. Das werden sie mit den Bauern nicht machen, die werden die volle Strafe bekommen. Da werden wir dann wieder sehen, wie das halt funktioniert. Ja, und es ging auch sofort wieder auf das Maximum, ne? Also da wurden, also da fiel direkt der Name Walter Lübcke Ja, in klar. dem Zusammenhang. Na klar. Ja, und Ich dann ist könnte ja auch so eine natürlich. ganze Liste von jungen Mädchen vorbeten, wenn ich mir die raussuchen würde, die gestorben sind. Mir fallen sicherlich nicht alle Namen ein. Und es ist natürlich auch alles wieder Putin gesteuert, ne? Und so weiter und so fort. Ja, das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass sie sofort halt die AfD hetzt die Bauern auf. Sind die Bauern rechts? Wie rechts sind die Bauern? Sind die Bauern früher in der NSDAP gewesen und so weiter und so fort. Ich finde es schon, also ja, ein bisschen sippenhaft muss jetzt schon sein. Ne? Also, Ja, ich sehe ich. Parallele, sozusagen, so früher hätten, oder sagen wir mal, so ein Kohl hätte sich wahrscheinlich dann noch so, hätte sich dann nach draußen begeben und hätte mit den Leuten geredet. So, was ich sehe, was wollte Das denn? weiß ich nicht. Also so viele Leute, wie Na das da doch, doch, doch, waren, doch, doch. bin ich mir da nicht so sicher. Also jedenfalls nicht, wenn du nur so zwei Personenschützer dabei hast oder so. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich da hingegangen wäre zu denen, sage ich ganz ehrlich, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre. Aber was ich auch wieder nicht verstehen kann, ist halt, wenn die den doch schon an. Also im Endeffekt ist es ein Sieg für den Habeck, weil wenn ich den Leuten schon anbiete, also wenn ich da so unter Druck gesetzt werde und den Leuten schon anbiete, ein Gespräch, aber halt nicht irgendwie mit denen da allen. Und soweit ich das verstanden habe, haben auch die Personenschützer darauf bestanden, dass da nur zwei Leute halt irgendwie kommen. Der Eindruck, aber auch von sich auf dem Schiff verkriechen, ist auch nicht so ganz. anzuweisen. Ja, ja, na ja, nee, aber ich würde auch nicht da, also da rausgehen würde ich auch nicht. Und ich finde es auch, im Endeffekt ist es Unsinn, in der jetzigen Situation Politiker körperlich mehr oder weniger zu bedrängen. Das ist einfach Quatsch. Es macht eine Situation nur schwächer. Da sollte man sich ein bisschen mehr das im Zaum haben, dann sollte man dem drei Leute schicken, die sollen nehmen die Leviten, lesen am besten vor der Kamera und gucken, was er dazu sagt, wenn er wirklich direkt mit Menschen, die unter seiner Politik leiden, mal konfrontiert ist, im Gegensatz dazu, dass er immer im Elfenbeinturm sitzt. Also, ja. Ja, und dieses ganze da Gerede darüber, ich finde es einfach nur komisch, weil ich meine, ja klar, im Endeffekt kann man sagen, wir haben alle möglichen Dinge, aber es bleibt ja immer noch dabei, A, es sind Steuern, die da bezahlt werden und diese Leute sind aus einem Grund, ne, einem sachlichen Grund, dass man halt sagt, ja, hier diese Steuer, die wir haben, um unsere Straßen irgendwie in Stand zu halten, die müsst ihr halt nicht bezahlen, weil ihr ja nicht auf der Straße fahrt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt einfach nur so Larifari, wir müssen irgendwie unsere Bauern über Wasser halten oder so ist. Und dass man das dann irgendwie so hinframed, als wäre das jetzt ein, wie sie ja gesagt haben, klimaschädliche Subvention. Also überhaupt das Nichtvorhandensein einer Steuer als Subvention zu framen, finde ich ja schon mal lustig, weil dann könntest du ja auch genauso gut sagen, die Leute, die weniger Einkommensteuer bezahlen, die sind auch subventioniert dann. Oder was? Die Armen sind subventioniert, weil die zahlen weniger Einkommensteuer. Ja, genau, Das eigentlich gehört alles gegen den Staat. ist ja auch totaler Schwachsinn. Und Kinder werden auch alle ja, subventioniert. subventioniert, genau. Aber ich zahle Subventionen für dein Kind. Und den Eindruck, den man da erwecken will, und das funktioniert ja auch bei genug Leuten, also ich habe das so oft jetzt gelesen, die denken dann alle, das wäre so wie mit hier Elektroautos und Solarpanel und so ein Zeug, ne? Also so Zeug, was einfach total teuer ist und sich überhaupt nicht rechnet und was nur davon lebt, dass man da öffentliches Geld noch oben drauf packt, was man den Leuten vorher weggenommen hat, um dann zu sagen, hier, guck mal, das ist schon mal, weil das ja dann irgendwann in Zukunft dann sich irgendwie rechnet oder so. Und damit wird das jetzt verglichen, dass die da diese Steuer nicht bezahlen, was ja wie gesagt einen Grund hat. Also finde ich total plemplem. Und irgendwie macht das aber trotzdem jeder. Also auch hier die wunderbare Partei, die rechnen kann, FDP und so, da ist dieses Ding mit der Subvention auch in aller Munde. Ich verstehe es einfach nicht. Muss man das so machen, damit man den Leuten nicht sagen kann, so, ja, wir haben euch eigentlich versprochen, dass wir keine Steuern erhöhen, aber insofern, dadurch, dass wir euch davon ausnehmen, ist zwar generell die Steuer nicht erhöht, aber für euch dann halt natürlich, weil der da jetzt mit reinfällt. Und das haben wir ja gesagt, machen wir nicht. Und deswegen hätten wir dann Wort gebrochen und deswegen müssen wir jetzt auch so tun, als wäre es eine Subvention oder so. Ich verstehe es Ja, einfach es ist nicht. ja, das Also. mit der Planung von Steuererhöhungen ist echt ein bisschen problematisch, weil sie ja so viele ihrer Wunschprojekte finanzieren, die sie eigentlich nur so ein bisschen mal auf Eis legen müssten oder sowas, um da ein bisschen Ruhe wieder reinzukriegen. Ja, das ist ja Also, sowieso halt. Ne? Deswegen. das machen wir auch nicht, deswegen müssen sie das irgendwie so verklausulieren, denke ich mal. Deswegen stand das da ja halt auch mit drauf, ne? Und ja, also finde ich halt auch ein bisschen, ja. Man muss dagegen halt auch mal diese absurde Liste halten, ne? Aufbau einer flächendeckenden Krankenversicherung in Tansania, Radwegenetz in Peru, Nigeria, wo sich gerade alle die SUVs gegönnt haben im Parlament, Äthiopien, wo sich der Herrscher einen fetten Palast bauen will. All diese Sachen zahlen wir ja währenddessen, während wir das Geld nicht haben, um die Bauern zu subventionieren, angeblich. Ja, und das hier ist einfach nochmal für die Menschen, die sich dafür interessieren. Das ist die Karte mit angedeuteten Aktionen für morgen von den Bauern und teilweise auch anderen Unternehmen. Ich bin leider sehr skeptisch, ob das einen längeren Eindruck machen wird, aber ich finde es ja ganz gut, dass in Deutschland wenigstens mal so ein bisschen, wenn schon nicht französische, dann vielleicht holländische Stimmung aufkommt oder so. Und die Leute sich mal ein bisschen bewusst werden, dass alle Räder stehen still, wenn die Mitte keinen Bock mehr auf die Ampel hat, vielleicht doch eine Möglichkeit ist, auch wenn das natürlich ich niemanden aufrufen möchte. rechtswidrige Streiks in Deutschland durchzuführen. Oder wie es oft auf Twitter zu lesen war, Robert, wir streiken nicht, wir haben nur einfach aufgehört zu arbeiten. Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich es dafür halt auch ein bisschen übertrieben finde. Also da haben die schon viel mehr Sachen verbrochen, wo das angemessener wäre als jetzt. Ja, aber du weißt, wie das mit Gamergate war, weißt du? Die haben schon mehrere Sachen infiltriert und die Gamer sind halt die gewesen, die sich gewehrt haben. Und hier haben sie halt schon einen ganzen Arsch voll Sachen indoktriniert und die Bauern sind halt wie in Holland, weil sie haben da auch ein gutes Beispiel in Holland. Die Ersten, die sich ihrer Macht in Deutschland bewusst werden und die auch auf der Straße ausleben und nicht nur auf Twitter und in sonntäglichen Streams. Ich befürchte nur, dass sich dann Habeck zu wenden, jetzt hauptsächlich wegen dem Schiffvorfall da in der Fähre, das reicht dann natürlich nicht, weil er ja nicht alleine entscheidet, ne? Speziell wenn es ums Finanzielle geht. Ist ja der Lindner noch involviert und der Chef muss sich ja auch gefragt werden. Und der sagt immer, boah, sieh doch zu. Naja, ne? Nee, also im Endeffekt haben sie jetzt schon angekündigt, dass sie das wieder rückgängig machen wollen. Aber, ja. Also nur, dass sie das strecken wollen auf 3 Jahre. Teile davon, okay. Also. Mal abwarten. Ja. Ich fand es halt lustig, dass auf dem Dreikönigstreffen der FDP der Lindner sich wirklich hingestellt hat und gesagt hat, bitte kehren Sie um. War so ein bisschen wie diese Bitte von der Berliner Polizei zu Silvester, greift uns nicht an. Oh boy. Okay. Es tut mir leid, Chris, aber ich fiebere dem Tag entgegen, an dem die in der Bundesverantwortung raus sind. Und ja, Verrannt fand ich auf jeden Fall auch ein bisschen seltsam, weil ich meine, Verrannt, also alle Welt verrennt sich hier alle 2 Minuten und dieses ganze... Die ganze Ampel ist eigentlich eher eine Verrennungskoalition als eine Fortschrittskoalition. Eine Verrennungskoalition, die nach jedem Verrennen dann wieder irgendwie 3 Schritte zurückgeht, aber im Endeffekt geht es trotzdem mal weiter vorwärts. Ne? Also, auf den Abgrund zu. Ja. Und das mit den Bauern, dass die rechts wären, also ich kann mich noch genau erinnern an diese ganzen CETA und hier. Audio. Nee. Das kanadische Freihandelsabkommen und TTIP Proteste und Chlorhühnchen und lauter solche Geschichten. Und da waren die Bauern noch stramm links. Also da weiß ich auch noch, wie hier, ne, ich sehe hier gerade in Hannover ist auch irgendwie was am Ende Januar dann erst auf dem Schützenplatz und da war das damals auch und da haben sie auch diese Trecker da gehabt und so. Und da war alles Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben sich gefreut, dass die Bauern da sind und fanden es unglaublich toll, und da waren das halt dann irgendwie 4, 5 Trecker oder so. Und ich denke mal, die Geschichte wird wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Und ich muss auch sagen, also in Hannover sind eigentlich alle Nase lang irgendwelche Bauern und demonstrieren hier beim Landtag für irgendwelche Dinge. Also bestimmt mehrmals im Jahr sehe ich das hier irgendwie in der Innenstadt. Na, ihr seid ja auch so ein Agrarland. Ne? Ja, eben. Ja. Fechter, demonstrieren. Der eine Zucht und all dem, der. Ja, sie kippen immer Gülle aus oder so von. Nee. Von Nein. Vielleicht drohen sie damit, aber ich glaube, richtig machen tun die das nicht. Nee, das sage ich ja, die lernen eher von den Holländern. Die Franzosen haben das ja gemacht. Die haben ja die Gülle in die Bürgermeistereien reingekippt. Ja. Nee, aber das ist ja, ich denke halt, wir brauchen sowieso irgendwie einen Souverän, der sich bewusst wird. Anders kriegen wir das hier nicht in den Griff. Irgendwie eine bürgerliche Bewegung aus der Mitte, keine Ahnung. Also damit meine ich ganz sicherlich nicht, auch nicht die Werteunion. Aber ja. Irgendwas muss passieren. Ja, es ist doch egal jetzt, wo sie es hinschiften. Wenn sie hier so ein Geldproblem haben und belasten irgendwelche Leute, dann regen die sich eh auf. Egal, ob das jetzt die Landwirte sind oder, weiß ich nicht, die Bauarbeiter. Das Problem ist die elendlange Kette von Belastungen, die wir seit Corona mit uns rumschleppen. Und vor allem auch, und das sage ich auch immer wieder, als ich irgendwie jünger war, hatte man eine gewisse Hoffnung in die Zukunft. Und die ist auf dem Weg hier für die Leute da draußen nur noch sehr schwer erkennbar. Und deswegen ist jede neue Belastung, die auf sie zukommt, und das ist ja nicht, die Bauern sind ja nicht die Einzigen, die anderen zahlen jetzt die extra erhöhte CO2-Abgabe und solche Sachen ja auch mit. Oder die 19% Mehrwertsteuer in der Gastronomie, all das zahlen ja alle Menschen mit. Und es wird immer düster und der Silberstreif am Horizont ist nicht zu sehen. Und ich glaube, das macht die Menschen auf Dauer einfach mürbe. Das hältst du nicht ewig aus in diesem Spannungsfeld zwischen Du musst aufpassen, dass deine Freiheit nicht verloren geht. Du musst aufpassen, dass der Putin nicht kommt. Du musst aufpassen, dass das Klima nicht kaputt geht. Du musst aufpassen, du musst die AfD bekämpfen. Du musst all diese Dinge. Wer will denn da irgendwann noch Ja, ein Leben führen? können die nicht dauernd den Bürger mit behelligen mit so einem Quatsch, aber wenn sie dann das so gestalten, dass wir da praktisch irgendwie Kriegspartei sind, dann ist natürlich klar, dass sich dann auch der Bürger damit beschäftigen muss irgendwann. Also ja, die machen eben keine Politik, die vernünftig ist, im Hintergrund läuft vernünftig und alles unterstützt oder so, sondern spielen sich dann Vordergrund und wollen alles umbauen und alles verändern und so weiter. Ja, das Die haben nervt. sich in Richtung Adel entwickelt. Der Adel, der sich Ja. Visagisten und Aristokratie. Hoffotografen leistet. Der Adel, der sich die Diäten erhöht, wenn der Pöbel irgendwie die CO2-Steuer erhöht bekommt. Der Adel, der komplett abgehoben ist, der nicht mehr weiß, was ein Pfund Butter kostet. Weil das wird alles erledigt von persönlichen Assistenten und gegessen wird im Restaurant. Wofür verdient man denn ordentlich? Das ist. Diese Schicht, diese Verkrustung, diese Vererbung, diese Netzwerke, das hat sich alles so verfestigt, dass die wirklich glauben, sie seien was anderes als wir. Dieses Berlin. Ja, und das gibt es Ja, in naja, jedem. also ich meine, Doch, das ist so. in diesem Bundestag sitzen genug Leute, die nicht aus diesem Berlin sind. Und da sitzen ja auch diese 20-jährigen Grünschnäbel, die ja also eigentlich ein größeres Problem sind als irgendwelche Leute, die ja aus irgendwelchen Familien Ich kommen, wo das will, einfach die Standard ist, dass man Parlamentarier in sind noch Berliner mal ein bisschen Politik was ist. anderes. Die Parlamentarier sind vielleicht noch mal was anderes. Aber die Regierungsmitglieder und diese ganzen Kulturschaffenden und diese ganzen Leute, die glauben, sie wären irgendwie Deutschlands Gewissen, die glauben das inzwischen alles wirklich. Und sie glauben auch, dass sie das Recht haben, all diese Dinge zu tun, weil sie es besser wissen. Und das ist halt eben nicht Demokratie. Ja, es liegt halt in diesem Diese Philosophenkönigtum, ne? Und das können andere Leute ja auch ganz gut. Also, das glaube ich ja halt eben auch, dass sich das wahrscheinlich dann eher umschwappen wird in Und du eine siehst ja andere auch an Ecke der. Philosophenkönigtum, aber auch nicht unbedingt besser. Nö. Aber du siehst ja auch an der Behandlung von dem neuen Argentinier da in den Medien. Ja. Transformation ist halt auch nicht gleich Transformation, ne? Also wenn da einer hingeht und sagt, wir bauen unseren Staat jetzt radikal neu auf und wir sparen und wir versuchen irgendwie dafür zu sorgen, dass mehr Netto beim Bürger ankommt und so, das ist ihnen jetzt auch nicht recht. Der ist auch schon neu rechts und was weiß ich. Ja, das heißt Ich versuchen, also funktionieren wird das ja auf jeden Fall, weil wenn du den Staat halt kleiner machst, dann ist das ja klar, dass er dann weniger braucht. Die abwarten. Frage, die sich, naja, die Frage, die sich eigentlich nur stellt, ist, ob das dann halt die Schere weiter auseinander geht, ob das dann die Leute, die halt sowieso wenig haben, dann arm macht oder so. Ne, diese ganze, das ist ja die Befürchtung, die Leute haben, Ja, wenn werden sie wir den Staat absehen. zurückfahren. Ne, dieses Ding von wegen, aber unsere vulnerablen Gruppen. Weil wir ja diese Idee haben, dass die Schwachen ja nur dadurch geschützt werden, dass der Staat stark ist. Und das ist ja im Endeffekt das, womit sie ihren Sozialismus und diese Sachen ja rechtfertigen, ne? Dass das halt anders nicht funktionieren würde. Genauso wie das ganze Geld ausgeben, was wir noch gar nicht haben und so, Schulden machen und diese Geschichten. Und das ist ja auch das, ne? Was sie sich dann halt denken, so, ja, wenn wir die Steuern nicht erhöhen, dann müssen wir einfach mehr Schulden aufnehmen oder so, weil das Geld können wir ja einfach selber drucken und oder eintragen hier irgendwo auf dem Blatt Papier, dass wir das jetzt irgendwie hier haben und dann ausgeben. Und da wird ja dann auch dann außen vor gelassen, dass es dann halt einfach das Geld entwertet und ja, im Endeffekt den Leuten ja trotzdem das Geld aus der Tasche zieht. Vollkommen egal, ob sie das denen jetzt über Steuern weggenommen haben. Ich finde es auch großartig, wie sie ihm irgendwie vorwerfen, Notstand auszurufen, um Gesetze zu ändern, so ungefähr. Ja. Finde ich großartig von der Regierung, die gerade den Notstand ausgerufen hat, um Gesetze zu umgehen. Also, ja. Balken, Splitter, Auge, das alte Problem. Und der Ja. Oscar Wilde. Der merkt richtig an, dass die Frage in Argentinien ist, inwiefern man wieder eine werteproduzierende Mittelklasse aufbauen kann. Ja. Das werden wir uns hier auch irgendwann fragen. Ja, klar, die Leute, die aus dem Genderministerium nicht mehr, also rausgeflogen sind sozusagen, nicht mehr gebraucht werden, nicht mehr weiter beschäftigt werden, müssen ja irgendwas anderes müssen sie ja machen. Aber es gibt so kostenlose Programmierlehrgänge, da kann man so Java und Python Vielleicht. Ja, lernen, da nicht fängt alle man Leute an. jetzt hier zu Programmierern machen, ja. Und aus Argentinien nicht. Grisser wird Chancen haben die denn Was gegen mache ich hier? jemanden wie dich? Programmierer-Proteste morgen. Sag ich, nein, ich Oh programmiere ja, jetzt das nicht war ja mehr. eigentlich auch mal cool, IT-Protest. Wir sperren alle Ports für einen Tag. Genau. Könnt ihr mal sehen, wo er bleibt. Ja? Ja, prinzipiell finde ich es ganz interessant, dass es mal in die Richtung auch geht. Mal gucken, was es so an Geld einbringt. Genderfinanzausgleich braucht ja kein Mensch. Gender-Finanzausgleich ist auch ein geiler Weltraumaffentitel eigentlich. Schon Dass der uns noch nicht eingefallen ist, ist auch ein Wunder, oder? Doch, hat schon Gender-Finanzausgleich. Ja, könnte sogar sein, dass wir ihn schon mal hatten. Aber schon Echt? 100 Ich oder glaube so. nicht. Kommt ja irgendwie bekannt vor, muss ich nochmal nachgucken. Aber gut ist er. Ja, ich glaube, wir hatten mal einen Länderfirlefanz-Ausgleich. Ja, Ich bin mir den hatten wir mal, den Länder-Firlefanz-Ausgleich oder so. Ja, aber es ist ja auch viel ein bisschen, also viel Wahres dran eigentlich. Also diese ganze Geldverschwendung und so weiter, egal, ob es jetzt für Windräder ist oder für Genderfinanzen, das rechtfertigt nicht, die Leute so zu knebeln einfach. Ne? Der Oskar merkt an, dass er keine Software benutzen will, die von Emilia Fester programmiert wurde. Das stimmt nur auch wieder so ein bisschen. Aber die kann man mit Gesten steuern. Muss mal vom Rechner dumm rumhampeln und dann gibt einem das Ergebnis auf. Genau. Ah. Bitte wählen Sie jetzt dreimal mit den Armen, um sich einzuloggen. Konnte Geste nicht interpretieren. Bitte hauen Sie zweimal kräftig auf den Tisch. Aber das wäre cool, dann könnten Waldorfschüler endlich praktisch sich einloggen, indem sie ihren Namen dran sind mit einer Kamera. Ich glaube, ich melde ein Patent an. Klicken Sie hier für Passwort vergessen. Ihre Passwort vergessen Frage. Haben die Leute hier ihre Zukunft gestohlen? Ja oder nein? Sie Haben haben Sie im Nein letzten halben Jahr mit gewählt. Wildfremden in der Diskothek geknutscht? Aufmischung. Ja, genau. Hier haben wir den Ulf Poschardt und der zieht halt auch den Vergleich zwischen den Bauernprotesten und dem ganzen Protest ringsherum drinbei über Jahre hinweg, Jahrzehnte, aus denen halt die Grünen hervorgegangen sind. Na, also ich glaube, der Vinz Ebert, der Kabarettist, hat die Tage jetzt auch irgendwie gesagt, dass diese Protestgeschichte ja bei den Grünen in der DNA drin steckt. Das ist ein Vergleich, den viele Leute gezogen haben und hier natürlich Herr Poschardt auch. Das sind Was mich besonders Protestleid. gefreut hat an diesem Artikel ist, dass sich hier bezogen wird auf dieses Buch, was wir letzte Woche hier gezeigt haben von 2019, dieses Aktivistenmanifest. Das ist irgendwie bei vielen Leuten jetzt angekommen. Aber ich denke mal eher nicht, weil wir das irgendwie gezeigt haben. Es wird wahrscheinlich seinen Weg zu Oh, mir gefunden klar. haben, weil das jetzt mehreren Leuten wahrscheinlich aufgefallen ist, denke ich mal eher wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob Herr Poschardt hier regelmäßig zuhört, aber ja. Welcome. Wir nennen ihn Ulf. Und der zitiert hier auf jeden Fall jetzt auch ein paar Sachen aus dem Vorwort. Und darin heißt es dann wohl, vielleicht brauchen wir gar kein aktivistisches Manifest. Wir haben doch wahrhaftig kein Erkenntnisproblem, aber sicher brauchen wir Aktivismus, Einmischung, Aufmischung. Okay. Ich erinnere mich noch an diese Bilder, Mama und sicher auch von aus dem Wendland, weißt du noch, wenn die gegen die gegen die Castortransporte und all das demonstriert haben. Ne? Weißt du, wie lang die Schlangen aus Treckern und mit immer waren, die dann irgendwas blockiert haben? Und Ja, alle haben gejubelt. damals Kann waren ich die mich Politiker noch bis heute, ja. dran erinnern? Ja, die haben jetzt praktisch, wie meinte er das denn, dass sie das Gefühl haben, sie hätten ein Monopol auf Demonstrieren? Doch nicht, oder? Naja, bei Aber sie. denen ist halt das Gute, ne? Alle anderen sind halt böse. Das übliche Ding. Keine falschen Taktik, nur falsche Ziele, ne? Aber was er hier sagt, ne, wieso wie die komplett verstrahlten Kapitolstürmer in Washington auf den brutalen Radikalismus von Black Lives Matter reagierten, sind es nun die entgleisten Bauern, die auf die letzte Generation reagieren. Und das haben wir ja auch schon gesehen, dieses fassungslose Gesicht, für so praktisch surprised Pikachu von der Linken, als die Identitären angefangen haben, ihre Aktionsformen zu klauen. Plakate von irgendwelchen großen Gebäuden runterhängen lassen, sich irgendwo abseilen, machen, tun. Da war ja auch schon wie könnt ihr es wagen, unsere ureigensten Widerstandsformen zu stehlen? Ich meine, Da hat dann halt der eine extremistische Block vom anderen extremistischen Block gestohlen, aber jetzt kommen halt andere und sagen, hier, was ihr machen könnt, das können wir auch. Und Ja, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Ohanwe oder nee, ein Palagan, glaube ich, der irgendwie gesagt hat, so, ja, das wäre jetzt, müsste die letzte Generation sich ein Beispiel an den Bauern nehmen und genauso rücksichtslos sein und so. Und ich dachte mir so, ja, weil die auch nur ansatzweise den gesellschaftlichen Rückhalt und das Fund zum Wuchern haben. Ja. Womit will denn die letzte Generation wuchern? Die Bauern können sagen, hey, wenn wir nicht wollen, machen wir eure Autobahnen zu. Und es gibt auch nichts zu fressen für euch. Ja. Und die letzte Generation kann sagen, ja, wir würden dann das queere Krippenspiel absagen. Ja, das habt ihr dann davon, oder was? Deswegen finde ich das so lächerlich, auch da überhaupt dann so, ja, die haben die Formen geklaut, aber die haben halt viel mehr Wumms. Und das sieht man ja alle, selbst der Herr Bundespräsident hat sich ja bitten lassen, nochmal zu sagen, bitte hört auf damit, bitte hört auf damit. Aber Wir lieben doch alle Bauern. am Ende machen die letzte Generation dann wahrscheinlich doch die größten Schäden schon alleine deswegen, weil sie den ganzen Kindern gesagt haben, dass sie weniger zur Schule gehen brauchen oder so. Und von den Bauern habe ich zumindest schon so Aufrufe gesehen, dass es zentrale Nummern und so gibt für Rettungsdienste etc. pp. Damit die halt irgendwie durchgelassen werden. Ja, als sie neulich in Berlin waren, haben sie auch eine Rettungsgasse gemacht und so, ne? Also. Und da sind sie schon mal einen ganzen Schritt vor der letzten Generation, was Sympathie, also das ist einfach schlauer, weißt du? Wenn Ja. auch die letzte Generation könnte ja hingehen und sagen, hier, wir lassen diesen einen Weg frei. Den lassen wir aber nur frei, damit ihr eine Rettungsgasse bilden könnt. Ja, da könnte man sogar die Verantwortung auf den Autofahrer legen und könnte sagen, hier, ja, du hast gesagt, du musst da unbedingt durchfahren. Ich wollte das dann retten. Oder man lässt halt auf einer Spur den Verkehr durchfließen. Ja, mit dem Vorteil, dass man dahinter eine Rettungsgasse hat. Ja, kann man machen, wie man will. Ja. Aber ja, die Bauern machen es halt eben schlauer einfach. Ist halt nicht aus, ja, ist nicht aus dem Elfenbeinturm. Es kursieren ja im Moment auch wieder so Artikel dazu, wie die Struktur hinter diesen ganzen Organisationen irgendwie extrem nach Profit riecht. Also auch wieder, dass viele von diesen hinter denen stehenden und spendensammelnden Organisationen halt auch wieder so eine Trennung haben in gemeinnützigen GmbH, Teil und ne? geschäftlichen Teil. Ja, Dienstleistungs Also, GmbH wahrscheinlich. ja, Ja, es gab ja auch schon, Elfenbeinturm. dass diese Klimageschichte, dass sie russisch unterstützt wird oder so, habe ich auch schon mal gehört. Die Ja. Chinesen würden auch Spaß haben daran. Die Ja. Saudis, alle würden Spaß haben daran. Fakt ist nur, dass wenn man eben gegen was ist und demonstriert und protestiert und so weiter, am Ende muss man aber auch dann auch, wenn es dann soweit ist, irgendwie was delegieren können, dass man sagt, was auch schon, was man eben wollte. Und da fehlt offensichtlich momentan die Fantasie, ne? Oder die Zielstrebigkeit. So. Wo jetzt, von wem redest du jetzt? Ja, hier von denen im Elfenbeinturm. Den Ne? Klimaleuten? Ja, Sozialismus einführen ist doch der Ja. Sinn und Zweck. Der demonstriert und gegen was protestiert, wenn er dann dran ist, dann muss er es eben anders machen. Muss das so machen, wie er vorher gesagt hat, dass es nicht Ja, sein soll. wir Sozialismus fahren dann halt einführen. alle E-Trabis, essen rote Beete und Quinoa und dazu ein leckeres Schabenschnitzel. Und zwar alle das Und Kapitalismus. dann ist Profit. Also Aber für sie wissen, Klaus und seine Freunde. Und Carla ist zufrieden, weil wir das Klima gerettet haben und Greta und Luisa und wie sie alle ja, die heißen. wissen einfach alles. Die wissen, wo an die Macht kommen und das endlich mal durchsetzen. Das ist das Ja, übliche Ding. Eines Tages werden sie die Geduld verlieren und dann werden sie aufräumen. Oh, Entschuldigung. Ja, und jetzt schalten wir zu unserem Außenkorrespondenten nach Köln und fragen da mal in einer Gaststätte nach, was denn die Gastronomen so davon halten, was die Bauern so machen. Liebe Landwirte und Landwirtinnen, wir lieben euch. Ihr seid es, die uns ernähren, die uns Butter, Sahne, Mehl, Fleisch und Gemüse bringen, die Gastronomie und Haushalte versorgen und mit Leidenschaft und Herzblut Ackerbau und Viehzucht zum Wohl eines ganzen Landes betreiben. Ihr müsst Subventionen Und erleichtert, ach, jetzt komme ich raus. Ihr müsst Subventionen und Erleichterungen bei der Steuer bekommen. Anders ist euer Gewerbe nicht mehr möglich. Es ist geradezu verrückt, was vor allem die EU da anstellt. Aber ein Teil von euch macht sich gerade massivst unbeliebt und kann uns mal richtig heftig am Hintern lecken. In der Gastronomie haben wir unsere alte und viel zu hohe Mehrwertsteuer zurück. Die personellen Kosten steigen ins Unbezahlbare. Und was beim Thema Energie und sonstigen betrieblichen Kosten hinzugekommen ist, ist seit Krieg und Pandemie, das müssen wir euch nicht erklären. Aber wenn ihr Wohlstandsbauern-Ottos mit euren mächtigen Traktoren jetzt denkt, dass wir die 2 Cent pro Pack Butter nicht mehr vertragen, weil ihr endlich euren schädlichen Diesel versteuern müsst, dann habt ihr euch geschnitten. Ihr Bauernopfer, Nazis und Schwurbler seid schlimmer als die letzte Generation, weil ihr mit euren fetten Maschinen auch noch einschüchtert. Ihr seid gefährlich, greift Politiker an, ihr habt keine Eier und kommt immer nur im Rudel. Wir lieben alle Landwirte und Landwirtinnen, die sauber in der Birne sind und zu Recht für ihre Interessen kämpfen. Aber diese vaterlandslosen Gesellen und Gesellinnen, die mit Nazis und dicken Traktoren Politiker und Politikerinnen bedrohen und sinnfrei Gülle auf Straßen kippen, mit euch möchten wir nicht im Ansatz was zu tun haben oder Waren von euch kaufen. Niente, nada, nix. Ja, fragt sich, wie berechtigt das ist, ob die Preiserhöhungen wirklich so gering sind, wie er meint. Also ich gehe eher von ein bisschen mehr aus. Aber vielleicht kann die Milch auch 1,30 kosten. Das ist noch okay, ich weiß es nicht. Ne? Was für die Gastronomie dann noch okay ist. Ich glaube nicht, dass er für alle spricht, der Herr Gastroman. Er schenkt keinen Alkohol aus, ne? Weil er ist ja ein guter Junge, der den Leuten nicht schadet, ne? Nein, 12 Monkeys, 13 Katzen. Ich habe das nicht erfunden. Das Restaurant Bagatelle in Köln, der Besitzer hat diese Worte gegenüber dem Kölner Express geäußert. Er gibt in Köln sicher auch bessere Restaurants als die Bagatelle. Ja, und hier gab es ja dieses Einspruch gegen das Urteil von der Frau Hinrichs. Und dazu hat ihr Anwalt jetzt eine, ja, was war es, irgendwie so ein Stellungnahme von ihr irgendwie verlesen oder so, wo es darum geht, dass sie aus ihrer Glaubensüberzeugung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 3, was aber glaube ich hier nicht ganz stimmt, weil ich habe das hier mal vorbereitet, Absatz 3. Von Artikel 4 lautet, niemand darf gegen seinem Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Näheres regelt, das nähere regelt ein Bundesgesetz. Also wahrscheinlich meinen sie Absatz 1 und 2. Nämlich Absatz 1 ist die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und Absatz 2 lautet, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Also wenn, dann meinen sie wahrscheinlich den Absatz 2. Und das ist auch das Lustige, weil weltanschaulich ist das Klimading ja definitiv. Dass sie es auch für religiös und Religionsausübung halten, die ungestört sein muss. Das Ja, krass. ist dann das, was da für einige Erheiterungen gesorgt hat, natürlich. Ja, zur Wissenschaft sagt ja unser Grundgesetz, glaube ich, nichts. So. Doch, das sagt auch zur Wissenschaft so einiges, aber Ja. halt in dem Sinne von wegen, dass der Staat da in die Lehre nicht eingreifen darf und solche Geschichten. Ich bin ziemlich sicher, wenn ich mich im Petersdom festklebe und sage, die sollen den abreißen, damit die Tempel meiner Götter, die da vorher gestanden haben, wieder aufgebaut werden können, werde ich nicht viel Sympathie finden vor Gerichten. Also zu was soll denn das, auch wenn es eine Religion wäre, zu was soll denn das berechtigen? Zu allem natürlich. Ja, aber meine Religion berechtigt mich ja auch zu nichts. Ja, das ist das Übliche. Die lesen sich halt das Grundgesetz durch und benutzen es taktisch. Na, weil sie ja das Ja, Recht auf aber ihrer das Seite haben. Grundgesetz sagt ja nicht, dass du deine Religion irgendwie, dass die irgendwelche Sonderrechte mit sich bringt, sondern die sagt, dass die Religionsfreiheit sagt ja nur, man kann dir deine Religion nicht verbieten. Wenn deine Religion Kinderopfer wie man es beinhaltet, nimmt. dann kannst du entweder aufhören, Kinder zu opfern, oder du wirst Ärger bekommen. Also, da wird dir deine Religion, da kannst du dann 100 Mal sagen, ja, aber das steht doch in dem Buch, das wird dir nicht helfen. Ja? Das ist für Leute, die keine Ahnung, Baal oder was weiß ich, wen anbeten, vielleicht schwierig zu verstehen. Aber wir machen ja keine, wir machen sowas hier nicht. Aber das ist Also, jetzt der Grund, warum die Vollbrecht nicht mehr jetzt praktisch freigesprochen wurde, oder wie? die Vollbrecht, Nee, es geht um die Frau die Hinrich. Hinrichs, diese Dame hier, Hin die Klimakleberin. Ach so, die. Ja, okay. Mit angehenden Der, Anwältin. und bei ihr ist es halt so, dass der Richter praktisch religiöse Züge in ihrem Klimawahn sieht, Mammon. Und Naja, deswegen. nicht wirklich, sondern ihr Anwalt Nee, ja, sagt, weil. dass sie sich darauf beruft, auf diesen. Auf die Artikel Freiheit des 4 ist Teil Glaubens. der Menschenwürde. Artikel 4 ist Teil der Menschenwürde. Was ist das für ein Satz? Was ist das für ein, ich meine. Ja, es ist alles Würde, was die da machen. Die haben doch die Die Würde für sich ungestörte gepachtet. Religionsausübung wird gewährleistet, aber das bedeutet halt eben nicht, dass die katholische Messe auf der Hauptkreuzung von deinem Ort stattfinden kann. Das bedeutet es nicht, Carla. Das bedeutet es nicht. Das hast du missverstanden. Das kann ja schon stattfinden, aber nicht unangemeldet. Einfach so. Also, Wir Fronleichnamsprozession und so sind gibt es ja auch, aber. wieder bei Affen lesen keine Philosophiebücher, doch Otto, aber sie verstehen sie nicht. Wäre das so kindisch? Wie kann denn ein Anwalt da mitgehen und so eine kindische Interpretation vertreten? Das Schlimme ist ja, sie ist ja auch Juristin oder angehende Juristin. Die hat ja ihr Studium abgebrochen, weil es ja eh nichts bringt, weil der Planet ja stirbt. Also. Und die lernen diesen Scheiß auch nur, weil sie denken, sie wüssten schon alles und nur so ein paar Taktiken oder so mitnehmen oder so. Stell dir vor, du bist wegen irgendwie schiefen Investmentgeschäften in U-Haft und dann kommt deine Pflichtverteidigerin rein. Ey. Und tschüss mit dem Pony. Ach. Investmentgeschäften, ja. Ich glaube das. Also so, dann berufe ich mich auch auf meine Religion. In meinem heiligen Buch steht drin, dass ich die Leute übers Ohr hauen darf. Oh. Nun, dann bist du musst nicht mein Freund. Entschuldigung. Warum stören Sie mich in meiner Ausübung? Wie gesagt, ich fordere ja auch von der katholischen Kirche seit Jahren Reparationen für die Zerstörung der Tempel, die Wiederherstellung der Tempel, Zinsen für das Mietzins für die Grundstücke, solange da die Kirchen gestanden haben und so. Da kommt einiges zusammen. Wiederaufbau, Tempelanlagen, all die ganzen Sachen. Ja, es läuft ja alles immer nur in eine Richtung. Ihr kennt es ja. Sowieso mal lustig, man probiert in diesem Religionsding irgendwelche Regeln rein zu interpretieren oder zu suchen, irgendwelche Dinge, die Sinn ergeben. Immer sehr lustig. Und dann sprach Klima zu ihnen, sehe, ich muss gerettet werden. Und sie sprachen, höret, Klima hat gesprochen. Ja, und Rorschach antwortet nein. Ach, der Rorschach. Eigentlich soll er ja unsympathisch sein. Aber ich glaube, Moore hat einfach nicht diese Zeiten vorher gesehen. Ja, eine interessante Grafik, die mir bei Twitter über den Weg gelaufen ist. Kannst du das mal groß machen, wenn es geht. Es geht hier um die Lohn- und ja, Abgabenquotenentwicklung und so weiter. Wo man eben sieht, dass sich da, was haben wir denn da, die Sozialausgaben so stark erhöht haben, aber ja, das, was für die Leute sozusagen zur Verfügung steht, nicht so sehr. Also finde ich eigentlich ganz gut, weil es schön groß ist. Ja. Ja, aber da ist ja auch keine Inflation wirklich mit drin, ne? Genau, es geht darum sozusagen, wie die Kaufkraft der Leute aussieht. Na, eben Und nicht. Es geht um die Entwicklung nur von reinem Einkommen aus. Auf Kaufkraft müsste man ja die Inflation noch berücksichtigen, ne? Was ist denn der Bereich, den du behalten kannst, wert? Also eine Entwicklung ist das, weil ich das sehe, überhaupt gar nicht, sondern das ist einfach nur eine Aufstellung, wie sich Ja, genau. dein, ja, was du zahlen musst und was du Ja, bekommst, ist Entwicklung nach so Einkommen, zusammen. meinte ich. Ja. Eine Entwicklung würde ja sagen, über einen bestimmten Zeitraum, aber das ist ja alles derselbe Zeitraum. Ja, ich meinte Entwicklung nach Einkommen. Je höher, desto. Das habe ich missverständlich ausgedrückt. Okay. Ja, dann. War schon ein paar Tage her, dass ich mir das angeguckt Warum habe. zahlen wir zum Beispiel Wohngeld für jemanden, der knapp 3,5, würde ich sagen? Aber okay, das sind zwei, okay. Okay, Ja, mit genau, zwei das ist Kindern, okay. für ein Ehepaar mit zwei Kindern immer gerechnet, ja. Ja, also es ist, glaube ich, deutlich, dass nicht das Bürgergeld da das Problem ist, sondern die Kinderzuschläge plus Wohngeld, ne? Machen wohl den größeren Batzen aus, oder was? Im Das Moment. Problem. Das ist bei Einkommen. Okay. Dann kriegt man hinterher immer nur noch Kinderzuschlag. Beziehungsweise Kindergeldanteil. Ja. Das Problem ist, dass du halt dieses Plateau hier hast. Ne? Also bis zu diesem Zeitpunkt hier ist es halt im Endeffekt egal, was du verdienst. Also erst ab hier macht es überhaupt einen Unterschied, dass du dann mehr verdienst, weil du siehst ja, dass du von dieser Kurve, also bis hier noch, aber dann dieser ganze Punkt hier von, was das, Ja, 2500 oder bei so, vier bis und ja. über 4000 ist praktisch kein Unterschied, weil dann einfach nur der Zuschuss halt kleiner wird. Ja, das war der Punkt, genau. Und das sind ja eigentlich schon ziemlich unterschiedliche Jobs wahrscheinlich. Zwischen vier und zweieinhalb. Und hier musst du eigentlich auch noch mal eine Linie ziehen mit dem Bürgergeld, weil, na, also, und das ist ja auch ein ziemlich großer Bereich hier von über 1000 Euro. Wo nicht viel kommt, ja. Ja, das ist auf jeden Allein Fall ein da Problem. viel mehr. Ja, das ist der Abstand zu lange, zu gering. Bisschen zu hohes Einkommen rein. Ja. Keine Ahnung, welche Zeitung das stimmt, aber. ja, und hier wurde der Spiegel sozusagen beim Bullshitten erwischt, wie er vorrechnet, ja, dass Leute Steuern nicht zahlen müssten, so ungefähr. Und dann rechnen die Leute aber vor, dass das so nicht stimmen kann. Und also Steuerberater kommen, melden sich dann das Wort in den Thread, dass es so nicht sein kann und ja, eine Milchrechnung eben wäre, die Steuern höher wären und so weiter. Ja, einfach mal als Beispiel, dass man auch nicht alles glauben sollte, ne, was der Spiegel so schreibt. Ja, die treiben sie auch die Leute damit auseinander ein bisschen, muss man sagen. Ja, und dann hat sich wohl der Spiegel auf dieses Netzwerk Steuergerechtigkeit bezogen. Und ich meine, der Name sagt halt alles, ne, wie sie ja auch meinen. Ja, Dass das halt dass es nicht dann immer gerade ein. mehr Aktionen gibt, die sowas machen, das finde ich fast schon normal. Das ist dann eben aufgeteilt. Verteilt die Nachrichten und so weiter. Ja, es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder wie es berichtet wird, tatsächlich. Aber ja, Spiegel hätte man nachrechnen können. Ja, und hier mal eine Einschätzung von einer Dame zu dem Dreikönigstreffen von der FDP. Aber aus Sicht von Politologin Münch enttäuscht die FDP mit ihrer Haltung auch Wähler. Die, die dann auch als Wechselwähler wählen, die sind unzufrieden mit diesem, ja, im Grunde aus deren Sicht verbisterten liberalen Festhalten an diesen liberalen Grundüberzeugungen, an dem Festhalten an der Schuldenbremse, an dem eher nur verhindern und wenig neu gestalten. Aber aus Sicht von Politologen. Ja, ganz bestimmt. Ursula. Die Verhinderer, genau. Alle werfen der FDP immer vor, dass sie an ihren Prinzipien festhalten. Man kennt es. Ja, also diese Schuldenbremse ist vielleicht schon ein bisschen diskutabel, aber nicht für diese Wunschprojekte. Nicht für diese, ne, Hirnisch oder Luftschlösser, die denen so vorschweben. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, was Handfestes, okay. Ne? Staatliche Infrastruktur und so weiter. Aber sagt bloß nicht Straßen, kommen sie alle, Ja, Umwelt auf und so. Straßen fahren die Autos und die Autos machen das Klima kaputt. Und Auto ist böse, genau. Ja, das ist auf jeden Fall wieder ein typischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk hier. Ja, was ist die Analyse? Ja, die Analyse ist, FDP-Wähler sind alle unzufrieden, weil die FDP so FDP-ig ist. Ja, ganz bestimmt. Ja. Das ist das Problem. Ja. Ich glaub, und nicht, weil sie sich von den Grünen auf irgendwelche Abwege führen lassen. Ja, eine ganz andere Haltung hat hier der Herr Professor Dr. Christian Rieck, der Spieltheorie-Professor. Der hat hier ein Video veröffentlicht gestern, das nennt sich Parteien im Strategiecheck 2024, FDP geht unter, CDU spaltet sich, Grüne sind die Strategen. Können wir ja mal 2-3 Minuten reinhören oder so, das glaube ich, das ganze FDP-Thema schon so ziemlich abgehandelt. Es sieht so aus, als käme im Jahr 2024 jetzt einmal richtig Umbruch in die deutsche Parteienlandschaft rein. Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die sich da vielleicht ändern könnten. Und ich möchte es hier einfach mal aus spieltheoretischer Sicht analysieren. Also aus strategischer Sicht, wie man immer so schön sagt. Und ich sage Ihnen mal so die wichtigsten Dinge, die ich im Augenblick sehe, über die man mal sprechen sollte. Nämlich zum einen, die CDU spaltet sich im Augenblick auf. Das ist für meine Begriffe ein absolutes Novum. Habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass das passieren würde, aber es passiert offenbar im Augenblick. Die FDP hat sich für meine Begriffe selbst aufgegeben. Die wird wahrscheinlich komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und was wir, glaube ich, auch sehen müssen, ist, dass die AfD auf einmal normal wird, auf eine ganz andere Weise, wo bisher immer so behandelt, als wäre sie irgendwie was Besonderes in der Parteienlandschaft. Im Augenblick muss man, glaube ich, eher sehen, in der Zukunft werden die wahrscheinlich als normal empfunden werden. Und was ebenfalls eine neue Sache ist, nein, eigentlich keine neue Sache, aber eine, die man zur Kenntnis nehmen muss, das ist, dass die Grünen strategisch exzellent arbeiten. So, das sind also die Dinge, über die ich hier sprechen möchte. Wie gesagt, das Ganze ist hier ein Spieltheorie-Kanal. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich immer wieder über irgendwelche strategischen Aspekte. Dies ist jetzt einer mal mit der Parteienlandschaft. Wenn Sie das interessiert, gerne den Kanal abonnieren, damit Sie hier jede Woche so etwas von mir mitbekommen. Und jetzt steigen wir mal ein mit der FDP. Ich habe eben ja schon gesagt, ich gehe davon aus, dass die FDP komplett in Unwichtigkeit verschwinden wird. Denn was hat die FDP eigentlich gemacht? Sie hat für meine Begriffe den wesentlichen strategischen Fehler begangen, gemischte Signale auszusenden. Sie wird zum einen wahrgenommen als eine konservative, vielleicht sogar rechte Partei. Von großen Teilen der Bevölkerung wird sie so wahrgenommen. Gleichzeitig ist sie aber Steigbügelhalter für eine linke Politik. Das heißt also, hier ist eine Riesenlücke zwischen dem, wie sie wahrgenommen wird, glaube ich auch von ihren eigenen Wählern am Anfang wahrgenommen wurde, und dem, was sie dann am Ende tatsächlich gemacht hat. Ich glaube, da hat er gerade was Wichtiges gesagt, nämlich wahrgenommen wurde. Ja. Wahrgenommen wurde. Ich glaube nicht, dass die Leute, die die FDP als Korrektiv wahrgenommen haben und die deswegen gewählt haben bei der letzten Wahl, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, dass sie die gewählt haben, damit sie die Politik macht, die sie jetzt macht, sondern die haben die gewählt, damit eben diese Politik verhindert wird. Und damit, und vor allem halt mit dem soldatischen Festhalten an dieser Koalition und an diesem Politikstil, sind sie selber schuld, wenn sie in der Bedeutungslosigkeit. Ja, die halten den Politikstil ja auch für besonders gut eigentlich, ne? Das ist ja gerade auch noch der Witz. Also das hat man auch beim Lindner wieder gehört. Und das war ja auch direkt zum Anfang, als die Koalition begonnen hat. Da hat man sich ja so viel drauf eingebildet, dass da aus diesen Koalitionsverhandlungen nichts geleakt wurde und dass man sich so schnell einig geworden ist und so. Wo ich mir dann auch denke, bei dem, was da hinterher rausgekommen ist, ja, das ist nicht gut, Leute. Das bedeutet, ihr seid euch da schnell einig geworden über Dinge, die keine gute Idee sind. Und ne, ich erinnere nochmal, was da alles schon drin war. Kinderrechte ins Grundgesetz war da zum Beispiel drin, ne? Das steht uns noch bevor. Dann hier das Selbstbestimmungsgesetz. Das ist ja jetzt nicht eine Forderung, die jetzt irgendwie frisch aufgekommen ist wegen irgendwelchen tagespolitischen Dingen, sondern das ist eine Forderung aus dem Koalitionsvertrag, wo sie sich vorher darauf geeinigt haben. Dann dieses Dezim-Institut da anstellen, dafür, dass es uns hier einen vom Pferd erzählt über den antimuslimischen Rassismus in Deutschland. Na, das stand da auch schon in diesem Koalitionsvertrag drin. Und viele Dinge mehr, die ich mich jetzt so, das ist jetzt ad hoc aus meinem Gedächtnis heraus, ne? Also da waren bestimmt noch mehr Sachen, wo ich mich damals drüber aufgeregt habe, wo ich mir direkt gedacht habe, das ist keine gute Idee, es wird nicht gut enden. Und die Tatsache, dass man sich da hinstellt und sagt, ja, das war so super, wir haben so toll und gut zusammengearbeitet, ohne uns zu streiten, und das ist dabei rausgekommen, da denke ich mir, nee, das ist nicht gut. Über diese Sache muss man sich streiten und die muss man eigentlich ablehnen und nicht sagen jetzt hier, das ist alles so super gelaufen, wir sind uns so schnell einig geworden, hurra, wir. Und dann immer dieses Ding von wegen 16 Jahre habt ihr ja Zeit gehabt, 16 Jahre, 16 Jahre, 16 Jahre. Es interessiert keine Sau. Und was er auch richtig erkannt hat, sind halt die gemischten Signale. Ne? Eine ja. Partei, die halt mit Kubicki blinkt, aber immer Lindner abfährt oder mit Teutoberg blinkt und dann mit Buschmann abfährt. Da. Das zerstört Vertrauen. Und das ist, was viele, viele, glaube ich, einfach nicht verstehen. In der ja, doch, selbst der Lindner FDP. Blinkt ja und fährt dann woanders ab. Also ich erinnere noch an dieses Video aus der Corona-Zeit, wo er da auf den Mann zugeht mit von wegen, ja, ich habe ja hier meinen meine Mitgliedschaft bei Borussia Dortmund war es, glaube ich, irgendwie beendet, weil wegen Impfung, weil die sagen, man kann nicht mehr, man kann nur ins Stadion, wenn man geimpft ist oder so. Und dem hat er dann großartig, ja, dann können sie uns ja wählen. Da kam er direkt an, so, weil wir sind ja gegen die Impfpflicht und so weiter und so fort. Und ja, was ist hinterher draus geworden? Hinterher ist daraus geworden, ja, nee, wir machen jetzt eine Abstimmung im Bundestag und dann sollen die Leute abstimmen und da sind sie sich ja auch bis heute keiner Schuld bewusst, weil sie sagen, naja, die Leute sind ja, haben ja abgestimmt und es ist doch alles in Ordnung, parlamentarischer Prozess und so und wir haben ja auch keinen Fraktionszwang gemacht und jeder konnte nach seinem Gewissen abstimmen und jeder hat dann so das gesagt, was er da irgendwie meinte, nach seinem eigenen Gewissen, das ist doch Parlamentarismus und toll, aber dass man vorher den Leuten versprochen hat, dass man aus Prinzip halt einfach sagt, diese Pflicht die kommt überhaupt gar nicht in Frage, aus Prinzip schon. Und das war ja auch das, was ja in irgendwelchen Faktenchecks und diesem ganzen Kram vorher drin gestanden hat, dass das rechtlich gar nicht möglich wäre und dass es sich überhaupt erübrigt, darüber zu reden und dass es als eine Verschwörungstheorie und was weiß ich nicht, was wäre überhaupt zu meinen, dass eine Impfpflicht überhaupt eine Möglichkeit wäre. Ne? Und da so blind dafür zu sein, was man damit angerichtet hat, einfach nur damit, dass man jetzt wieder so schlau war und gesagt hat, nee, da müssen wir jetzt aber nochmal drüber reden, da müssen wir jetzt wieder schlauer sein, als wir vorher waren und das jetzt doch nochmal irgendwie zur Diskussion stellen oder so. Nee, da hätte man sagen müssen, wir haben den Leuten gesagt, dass das nicht möglich ist und dass wir das nicht haben wollen und deswegen machen wir das einfach nicht und da müssen wir nicht drüber abstimmen, sondern das erübrigt sich die Frage. Das wäre richtig gewesen. Das wäre stringent gewesen. Und alles andere, was man da gemacht hat, ist ein Fail. Und das hat zu dem größten Vertrauensverlust da schon geführt. Ne? Also viele von den Leuten, die jetzt halt noch darüber reden, ob man da jetzt irgendwie aussteigen muss oder so und so weiter und so fort. Also aus meiner Sicht ist das Vertrauen sowieso schon beschädigt. Und es ist eigentlich egal, was man da jetzt macht. Ne? Also und deswegen. Und jetzt auch zu dem Mitgliedervotum, da gab es dann halt ein paar Social-Media-Beiträge von Angehörigen diverser Landesvorstände und MdBs und so, die halt nur gesagt haben, so, ja, es hat ja stattgefunden und wir haben ja jetzt gesagt, nee, wir machen jetzt weiter. Und dann halt die Wiederholung von dem Slogan, der ja irgendwie so lautete, wir drücken uns nicht oder Liberale drücken sich nicht vor der Verantwortung. Das war ja so der Slogan, den sie da rausgegeben haben und den alle mal schön wiederholt haben. Ja, aber hinterher, wenn es da darum geht, wer schuld ist, dann sind da wieder die Leute schuld, die nicht motiviert waren, Plakate aufzuhängen oder so. Die sind dann wieder schuld oder wieder dran, wenn die nächste Wahl dann fehlschlägt oder was. Wenn man jetzt wenigstens so sehen würde, dass sie das so halt, ja, wie so einen Handel betrachten, dass sie halt irgendwas geben und dann das dafür zurückkriegen für ihre Klientel oder so. Aber den Eindruck habe ich irgendwie auch nicht. Also Mehrwertsteuer für die Gastronomie, lassen sie mitsteigen und solche Sachen, das ist alles kein Problem. Also da hätten sie vielleicht früher. Ja, da macht man es ja eh wieder falsch, wie man es macht. Ne? Also wenn sie die Mehrwertsteuer jetzt nicht erhöhen wollen für die Gastronomie, dann sind das wieder die Bösen, die irgendwie Möwen picken oder so. Und wenn sie es machen, dann sind es auch die Bösen. Und ich glaube, das sagt er gleich auch noch irgendwie, dass die Grünen das halt besser machen. Also der Rieck hier, dass die Grünen das besser machen, weil sie halt den Leuten, die sie halt unterstützen, das geben, was sie wollen. Und die FDP gibt halt den Leuten, die sie unterstützen, nicht das, was sie wollen. Aber irgendwie, ja, ist da halt die Wahrnehmung der Leute in dieser Fraktion, habe ich das Gefühl, eine andere irgendwie. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil sie sich mit ihren jungen, hippen Berliner Angestellten da nur unterhalten und irgendwelchen Journalisten, irgendwelchen grünen Journalisten Und so kommt man halt auf die Wahrnehmung. Und dass sie das nicht irgendwie aufscheucht, dass sie jetzt in dieser Umfrage ja doch fast die Hälfte der Leute gesagt haben, dass sie diese Koalition jetzt lieber beenden würden, also der Mitglieder in der Partei. Gut, dann reden sie sich dann schön mit, ja, es haben ja gar nicht so viele Leute mit abgestimmt. Und der Rieck sagt hier, das wäre deswegen gewesen, weil die Seite irgendwie schlecht funktioniert hätte oder so, weil das technisch nicht gut gelöst wäre. Und das meinte dann, bezieht er dann halt auch auf Digitalisierung, was ja irgendwie so ein Thema von der FDP angeblich wäre. Und ja, das weiß ich, kann ich aber nicht so richtig bestätigen, weil im Endeffekt musst du halt nur die richtige E-Mail-Adresse da eingeben, die, mit der du halt hinterlegt bist in dem System. Und dann kannst du da abstimmen. Also ich glaube mal eher, die Leute wissen von lauter E-Mail-Adressen, die sie haben, nicht, welche sie da irgendwann mal angegeben haben oder so. Und das ist dann wahrscheinlich eher das Problem gewesen. Was ich da eher kritisieren würde, was aber die Leute eigentlich außerhalb des ganzen Prozesses nicht mitbekommen haben, ist, wie schnell das jetzt im Endeffekt alles abgelaufen ist. Also die haben das ja irgendwie gestartet Anfang Dezember. Und im Dezember, da ist ja kaum noch was, ne? Also da konnte man ja überhaupt nicht irgendwie drüber reden oder so, über diese ganze Sache, dass man sich da mal irgendwie drüber austauscht, irgendwie mit anderen Leuten, ob was jetzt irgendwie die Vorteile und Nachteile sind oder versucht da irgendwie von zu überzeugen. Nee, es gab einfach nur dieses Ding von wegen Social Media Posts mit diesem Slogan halt, ne, mit dem Liberale gehen doch nicht von der Verantwortung, schrecken wir doch nicht zurück. Das war im Endeffekt alles, was da gelaufen ist an Kommunikation. Ne? Man hat da nicht irgendwie probiert, ja, da mal in Diskussion zu treten und halt versucht, irgendwie die anderen Leute dann davon zu überzeugen. Es gab halt auf dieser Seite, wo man abstimmen konnte, gab es dann zwei Videos. Eins mit Kubicki, der dann für den Verbleib war, und eins halt mit diesem Herrn da aus Hessen, der das mit angeleiert hat, in irgendeinem Kreisvorstand oder so, was da irgendwie ist, wo man sich das dann halt, wenn man wollte, nochmal anhören konnte, aber dann konntest du halt auch einfach auf Weiterklicken und wegignorieren oder so. Ja, und das war im Endeffekt so. So die Sache, ja, aber es gibt halt auch dieses Bild, ne? Also die Parteispitze sitzt halt vorne in den Waggons bei der Lok und der Rest belongs in the back. Ja, ja, nicht die Spitze, sondern halt auch irgendwelche Delegierten und solche Leute. Das hatte ich euch ja da damals, weil wir schon so viel davon von diesem Hessen-Parteitag abgespielt hatten, da hätte ich halt euch heute auch noch mehrere Clips zeigen können, wie sie sich darüber aufregen, dass dieser Typ, der das initiiert hat, nicht anwesend war und dann zu nichts nicht Stellung nehmen konnte oder so, weil die da halt auch alle irgendwie der Meinung waren, dass das doch total blöd wäre, irgendwelche Mitgliederumfragen zu machen. Und ja, also ich weiß ja nicht. 1% haben sie in Sachsen noch in den Umfragen. Eins. Übrigens, Blitzmeldung. Ab Mittwoch streikt die Bahn, so wie es aussieht. Bundesweit. Okay, mal wieder. Ja. Mehrtägig. Aber Generalstreik ist verboten in Deutschland. Ja, ist auch nicht General, ist ja die Bahn. Und die oder Bauern. Meinst du, die machen das jetzt, damit sie sagen können, Bahn und Bauern sind schon zwei und deswegen ist es illegal, oder wie? Die also zwei, wenn wir dann nicht mehr. Wenn noch dabei kommen, dann läuft ja gar nichts mehr in Deutschland. Und dann ist das, ja. Wollen wir noch mal sagen, muss die Bauern streiken, was machen die Bauern denn jetzt eigentlich um diese Jahreszeit? Nee, Moment mal, ich darf mal kurz aus der Liste zitieren. Hamburg, Sternfahrt aus drei Richtungen, vermutlich 2000 Landwirte ins Zentrum. A7, Hamburg und zwischen Hamburg und Dänemark, Blockade sämtlicher Auffahrten. Mecklenburg-Vorpommern, Blockade von mehr als 50 Autobahnzufahrten. Okay. Bremen, Fahrt in die Stadt mit 1000 Landwirten. Und so weiter und so fort. 500 bis 800 Traktoren in Wiesbaden in der Innenstadt. Traktoren in Rheinland-Pfalz sollen Auffahrten zur A3, A48, A60, A61 blockieren. Sachsen, Traktorenblockade der A4, Görlitz-Dresden, A17, Dresden-Tschechische Grenze, rund um Ulm, Blockade von Bundesstraßen und Autobahnzugängen, A7, A8 und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht, das wird kein Kindergarten morgen. Ja, okay. Also für Leute, die zur Arbeit wollen oder halt Logistik oder Ähnliches, wird das in einigen Teilen Deutschlands sehr unangenehm werden. Und es ist schon ziemlich günstig, dass man die Bauern dazu bekommen kann. Ne? Also. In Dortmund soll es auch eine Demonstration geben, mit mehreren hundert Traktoren. Ja. Gute Idee. Braunschweig, Großdemo inklusive Sternfahrt. Hannover sehe ich jetzt nichts. Ja, laut der Karte, die wir eben hatten, ist bei denen erst Ende Januar irgendwie. Na, dann ist vielleicht halt der Schwerpunkt jetzt in Braunschweig dann. für Niedersachsen. Und Bremen auch noch, ja. Braunschweig, Bremen. Also das ist, wird nicht so ein Kindergarten werden, denke ich. Also okay. Nicht so wie die FD. Hauptsache, ich fand es im Bundestag und zum Kanzleramt. Große Demo vom Brandenburger Tor ist in Berlin geplant. Ich glaube, die dürfen nicht. Das gibt doch eine Bannmeile. Sonst steigen wieder zwei Leute die Treppe vom Reichstag hoch, Mama, und dann weißt du, was los ist. Man könnte mal versuchen, mit Gülle die Farbe abzumachen, da diese Orange. Versuchen, ja. Das zieht die Gülle dann da ein, oder wie? Ich glaube bestimmt, ja. Weicht es alles auf. Also ich fände die Gülle als Sinnbild besser als die orange Farbe für den Zustand. Nee, und nee, bitte nein, nicht. Ist das bitte nicht. Das Bild will ich nicht haben. Irgendwelche Scheiße am Brandenburger Tor. Nee, schön ist es auch nicht, das stimmt. Ja, also das Video auf jeden Fall ist wieder, also der Leak ist eigentlich sowieso mal top. Ich habe jetzt letztens auch nochmal so ein Video von ihm gesehen, wo es um Meinungsfreiheit ging und so, wo er so jemand zu Gast hatte, der da so eine Umfrage gemacht hatte an diesem einen Institut. Und ja, ist eigentlich immer ganz interessant. Unser neues Buch, was er da im Hintergrund hat, das habe ich mir auch schon, das liegt ja bei mir auch schon, das ist jetzt frisch erschienen. Das heißt irgendwie okay. Die Kunst der Selbstüberlistung oder so. Und da habe ich auch schon ein bisschen reingelesen und das macht auch einen ganz guten Eindruck. Ich erinnere mich noch an seine letzte Wahlanalyse. Hat er dann vor allen Dingen über die SPD gesagt, kann ich mich erinnern, dass die SPD immer ganz gute Chancen hat, bei der Regierung mitzumischen, einfach weil sie so offen ist zu allen Seiten. Ja, das war ja bei der CDU ja auch immer so. Hm. Ja, und das fand ich so ätzend irgendwie, weil, oh, ja gut, SPD, ne? Und ja, dann kam es ja eben auch so. Und jetzt können sie sogar eine Kanzler stellen halt. Jo. Ja, Golem schreibt, dass der Chaos Computer Club seinen Kongress, die jährlichen, wovon ich jetzt auch mal ein paar Videos vorgeschlagen bekommen habe diese Woche, obwohl der schon letzte oder vorletzte Woche gelaufen ist, ja, dass der eben praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit läuft oder gelaufen ist, beziehungsweise eben nicht berichtet wurde. Ja, warum wird nicht probiert? Ja, bis wir dann hier die ganze, auf der Seite 2 die ganze Auflistung haben von Sachen, die da doch berichtet worden sind, inklusive 40-minütige Radio-Features beim Deutschlandfunk von Markus Richter, den wir hier ganz gut kennen. Das ist nämlich einer von den Anti-Gamergate-Leuten bei Twitter unter Monoxid unterwegs. Ja, das passt ja. Ganz übler Heini. Ja. Der beste Kumpel von Dennis. Mhm. Und der auf der ersten Seite hat er spekuliert, irgendwie, dass sie Kongress wieder lernen müssten oder so. Fand ich schon wieder erfolgreich. Ne? Der muss erwachsen werden, habe ich das Gefühl. Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Aber ich glaube, der ist erwachsen genug. Ich habe nur gesehen, dass das war so, ich habe da mal kurz reingeschaltet. Thilo Jung hat Maya Göpel mal wieder interviewt. Und das war natürlich schon sehr reich. Das ist ja der Gramsci-Fan, der uns was von Transformation erzählen will. Und Thilo Jung, ich weiß nicht, guckt da bitte mal rein. Ich habe das Gefühl gehabt, der ist irgendwie betrunken oder so. Der hat die ganze Zeit so komisch angeguckt. Also entweder ist er unglaublich verknallt in sie oder er hat irgendwas genommen oder so. Also er hat ganz komisch gewirkt, auf jeden Fall. Okay. Der Jung irgendwie. Ja, Thilo Jung halt. Ja. Aber die hat ja auch schon wieder nur ihre übliche Suppe erzählt. Also alles wurde, wenn du mal reingrätschen könntest und sagen könntest, ja, das ist hier alles Kukulores, um Systemwandel herbeizuführen. Die Transformationsexpertin, ne? Ja, der Gramsci-Fan, ja. Ja. Was groß machen? Ja, was groß. Krass, was ist das? Ist das so ein neuer Film, so horrormäßig? Nee. Killer, die einen heimsuchen. Das ist der Politik-Podcast Machiavelli von Radio Cosmo, ich glaube vom WDR oder so. Ja, ich glaube WDR. Und alter Schwede. Da bilden sie sich ja ordentlich. Ich kenne nur die Hälfte von den Backpfeifengesichtern, aber das reicht mir schon. Viel. Da bilden sie sich ja ordentlich was drauf ein auf diesem Machiavelli-Podcast. Und der gute Herr Golut, das ist der Mann hier in der Mitte rechts, den habe ich ja schon mal getroffen und kennengelernt, nämlich damals bei diesem Vielfaltstagung vom Deutschen Journalistenverband Niedersachsen. Da saß er nämlich beim Mittagessen neben mir und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und da hatte ich ja schon mal von berichtet, nämlich, oder schon mehrmals, glaube ich, von berichtet, weil der gute Herr Golut, der ist ja jetzt mittlerweile wird er ja so hochgehimmelt, unter anderem auch von irgendwelchen Axel Springer-Journalisten wegen seiner Ukraine-Berichterstattung, weil er da ja in der Ukraine jetzt so viel ist. Und bei dieser Vielfaltsgeschichte, da hat er sich darüber aufgeregt, dass man ihn benutzt für irgendwelche Russland-Ukraine-Berichterstattungen, weil er Russisch sprechen kann. Und das hat er so dargestellt wie so ein rassistisches Stereotyping irgendwie. So hat er das dargestellt. Und da muss ich jetzt mal dran denken, wenn sie den da an den Himmel hochloben jetzt. Besser, wenn man ihn fragen würde, der nicht Russisch kann, oder was? Ja, total plemplem. Ne? Also das ist so das Level von ihm. Und er hat halt diesen Podcast schon damals schon gehabt. Und das ist natürlich, wie man ja auch an der Auswahl der Leute, die man sich hier irgendwie hinholt, Elefantenrunde. Wir haben hier Nacheinander? Klaas Häufer-Umlauf und neben ihm ist Alice Hastas. Die Das Dame daneben kenne ich gar nicht, den Typen daneben kenne ich auch nicht. Dann haben wir diese Jasmine C. Mbarek oder wie die heißt. Das ist ja diese von eklig weiße Mehrheitsgesellschaft, die da mit am Tisch saß, die irgendwas von Liberalismus erzählt hat. Dann kommt der Herr Golut, dann jemand, den ich auch nicht kenne, dann hier der Moderator von Hart aber fair. Das diese Woche das haben wir gar nicht dabei. Der hat ja jetzt diesen Vertrag da auslaufen lassen mit dem Produktionsunternehmen von Plasberg bei Hart aber fair. Und die dachten ja eigentlich, dass sie das weitermachen. Und Plasberg hat irgendwie sehr diplomatisch gesagt, ja, das kann man natürlich alles machen, weil Verträge enden ja auch irgendwie mal oder so. Und dann hat er noch gemeint, er hätte das in seiner so und so vieljährigen Karriere nicht erlebt, dass jemand, der zu einem immer so umgänglich ist und so, dann hinterher so eine Sache irgendwie macht. Also mit anderen Worten, der ist so hinterfotzig, wie noch nie jemand zu dem Plasberg gewesen ist. Na, weil man hätte ja auch einfach mit offenen Karten spielen können, einfach sagen können, so, ja, ich mach das ja nicht mehr weiter mit deinem Laden, aber dann hätte man ja vielleicht auch den Job dann nicht bekommen, ne? Weil er wurde ja von Plasberg ausgewählt als sein Nachfolger. Aber das wäre ja wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Und da durfte der Klamroth in dem Podcast mal die Geschichte erzählen, Das weiß ich nicht, ich habe mir die Sendung nicht angeguckt. Ich finde nur allein diese wie? Gästeauswahl, finde ich ja schon Aber so gut. die waren immer nacheinander da auch, ja? Nicht alle auf einmal, oder? Ja, weiß ich nicht. Elefantenrunde hört sich ja an Wie wie alle auf einmal, ja. nacheinander. Aber vielleicht haben sie von denen ja auch nur irgendwelche Statements eingeholt, die sie dann vorgespielt haben oder so. Okay, ja. Und der arme Niccolò Machiavelli, der ist Da nicht gefragt worden. wird hier mit seinem guten Namen in den Schmutz gezogen, ja, oder wie? Guter Name. Ja, Boah. ist doch der Witz. Was kann Machiavelli für die Sachen, die er beobachtet? Also, den würde ich jetzt nicht Ja. so schmecken. Guter Okay, und Beobachter. die Dame oben rechts, die kommt mir auch sehr bekannt vor. Ist das nicht irgend so eine auf Klo oder Funk oder irgendwie so? Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, welcher Name Die stimmt. zweite von rechts ist die Tagesschau-Tante, oder? Ja, das ist die Tagesschau-Tante, aber ich meine, das ist Also, die erste von rechts. Die glaube ich nicht. blaue oder Wusste ich nicht. cyanfarbene. Die rückt, glaube ich, nach hinter dem Oscar, wenn die jetzt demnächst die Sonntagsabendshow macht und die Anne Will in Rente geht. Ja, das ist doch die zweite, aber ich rede jetzt von der ersten von rechts. Oben. Ja, die rückt dann in der Tagesschau nach hinter dem Oscar. Ja, weiß ich nicht. Keine Das ist. Ahnung. Er kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor, aber ich kann sie gerade nicht einrichten, nicht einschätzen. Ja, und das andere, die zweite ist die Mioska, heißt, glaube ich, ne? Und dann diese Frau Mialic, irgendwie so. Marinic. Marinic. Ja, und die erste von links, die kenne ich auch nicht. Liedsängerin von Blondie. Ja, also das sind so die Leute, die man sich in öffentlich-rechtliches Format Ja, und der Dings von ProSieben natürlich, über ne? Politik Ja, einlädt. klar. Glas oder Kleber oder wie heißt Das Coole ist, ich weiß nicht mal, ob das Joko oder Klaas ist. das ist Ich Joko. auch nicht. Ja. Oder nee, Quatsch, das ist Klaas. Klaas Ich weiß Häufer-Umlauf ist es das der. nicht. Joko ist der andere, Oh, ja. Joko Winterscheidt ist der lange, schmale. nee, erzähl mir sowas nicht, dann merke ich mir das sammeln. Muss ich merken. Ja, auf dieses Weihnachtsgeschenk habt ihr alle gewartet. Super. Die Elefantenrunde, unsere besondere Jahresabschlussepisode. Gute Tradition. Danke an alle Elefanten, die dieses Jahr dabei waren. Das ist aber Bodyshaming. Und das macht er fürs WDR und kassiert unser Geld. Wie schön. Apropos unser Geld kassieren und für den öffentlichen Rundfunk. Diese Dame, die wir hier sehen, die hatte so einen Aussetzer in so einer Live-Schalte da aus Israel. Nahost-Expertin und feste Freie beim Bayerischen Rundfunk, Hanna Resch. Und Ach die, der ja. ÖRR-Blog hat hier direkt hier so ein Interview mit ihr gefunden. Und in diesem Interview sagt sie also, dass sie Journalistin wurde, um den Palästinensern eine Stimme zu geben, nachdem sie ein Auslandssemester in Palästina, in Anführungsstrichen, absolviert habe. Eine negative, vorgefertigte Meinung zu Israel ist naheliegend, sagt der ÖRR-Blog. Und ja, das kann man wohl so sagen. Aktivist, Journalist. Ich meine, darf sie machen, kann sie alles machen, aber wer sie dann als Experten lädt, derjenige, der ist dann mit nicht unter 20 Peitschenhieben auf dem öffentlichen Platz zu bestrafen, in Minecraft. Ja, Ja, also also ich meine, ich lade Expertin ja ist sie auch auch nicht, nicht. sondern neutrale Journalistin, ne? Weil Wir sie wird ja sprechen da heute so. über Kannibalismus, mein Experte ist Dr. Hannibal Nee, ist ja noch Lecter. schlimmer. Die ist ja nicht mal Experte, die ist halt neutrale Beobachterin, Journalistin da vor Ort. Das ist sie ja im Endeffekt. Okay. Weil als feste Freie, ne, das ist ja mal dieses komische Konstrukt, was die da haben, was so viel bedeutet wie, die Leute sind eigentlich freiberuflich, also gar nicht fest angestellt, wie der Name schon sagt, aber der Name fest bedeutet dann doch wieder so viel wie, wir haben irgendwie so eine Art Rahmenvertrag oder so und dürfen noch nichts anderes machen oder können nichts anderes machen. Aber können natürlich trotzdem jederzeit nicht mehr verlängert werden, die Zusammenarbeit beendet werden und so. Das ist ja auch so ein komisches Konstrukt, was sie da haben beim öffentlichen Rundfunk. Für die Leute, also ganz merkwürdig. Ja, feste Freie. Ja, sind als Künstler, deswegen. Ja. Und zahlen ja auch eine Sozialkasse ein. Deswegen können die selbstständig arbeiten, aber eben freiberuflich. Brauchen dann keine Mehrwertsteuer abrechnen oder Naja, sowas. Künstler sind halt Journalisten, sind ja auch Freiberufler. Ja, das ist. Also man lässt auch nicht jedes Finanzamt durchgehen oder so. Aber Ja, in dem hat sie Fall dann schon. schon. Sie hat auch irgendwo geschrieben, ihr Freund in Gaza sei irgendwie verschollen gewesen und sie müsste ihn erst wiederfinden und so. Also von objektiv kann hier keine Rede sein. It's about ethics and journalism. Ja, der Moses hat hier, glaube ich, was weiter getwittert oder selbst getwittert, fand ich ganz interessant. Und zwar ging es um den sogenannten Gell-Mann-Amnesie-Effekt, der da ungefähr fragt, sozusagen, warum wir denn, wenn wir uns einen Artikel durchlesen in der Zeitung und speziell Artikel, bei denen, ja, zu Themen, bei denen wir uns gut auskennen, und dann da häufig hier richtig üble Fehler finden, warum wir denn dann weiterblättern und nicht mehr so kritisch sind bei Themen, wo wir uns nicht auskennen. Also das fand ich ganz, ganz interessanten Dings eigentlich. Das ist ja völlig richtig, ne? Jeder kennt irgendwie sich mit ein paar Sachen aus, mit manchen Sachen sehr speziell oder sehr tiefgreifend, tiefgehend. Und da findet man immer blöde Sachen von den Journalisten. Da ist immer irgendwas total verdreht dargestellt oder sowas. Und Ach, sag deswegen. bloß. Da habe ich noch gar keine Erfahrung mitgemacht. Das wäre dann da eben nicht so. Und glaubt das eben im Prinzip alles. Also dieses Beispiel ist auch schön, dass Fand ich gut. hier nasse Straßen verursachen den Regen. Ja, sehr Ja. Ja, das passvollere, Problem bei dieser Sache ist natürlich, oder wahrscheinlich der Grund, warum das so ist, weil natürlich unterschiedliche Namen darunter stehen. Ne? Und das muss man ja schon sagen, dass bei manchen Presseoutlets das schon einen großen Unterschied macht, wer den Artikel geschrieben hat. Also es gab ja zum Beispiel bei Forbes mal diesen Ben Mendelsohn, der da so Kulturkritik-Sachen gemacht hat, die immer komplett unterirdisch waren. Aber gleichzeitig gibt es bei Forbes halt auch den, na, aus GEMAG-Zeiten auch noch, der auch immer noch ist. ja, da würde ich aber sagen, da ragen eher so ein paar Leute positiv heraus und die Eric Leute, die so Kane. nicht Eric gut passen, Kane, genau, ja, den meine ich genau. scheiße sind. Also Das ist teilweise gibt es halt wirklich Pfeifen, die halt da arbeiten und gerade ja halt auch, was so Meinungssachen angeht und so, ne? Und klar, Meinungsartikel ist natürlich dann auch entsprechend ein anderer Bereich. Und wovon Sie hier jetzt wahrscheinlich reden, sind halt normale journalistische, also jetzt keine Meinungsstücke, sondern irgendwelche journalistischen Reportagen und so. Ja, aber ja, der Grund ist natürlich wahrscheinlich, weil ja, unterschiedliche Leute haben es halt gemacht, unterschiedliche Leute arbeiten anders, haben andere Expertisen. Und deswegen kann ich das halt schon ein Stück weit verstehen, warum man nicht meint, so ja, hier hat jetzt die Person irgendwie Quatsch geschrieben und deswegen muss natürlich alles Quatsch sein. Aber so ein Ja, das ist generelles, eine. dass man jetzt sagt, irgendwie, also das ist ja eigentlich eher so dieses Ding von den Leuten, die halt die ganze Zeit schreien, dass dieser Journalismus über jeden Zweifel erhaben ist, aber dann irgendwie kreischen, dass ein Don Alfonso oder so sich da auch irgendwie äußern darf, wobei das jetzt auch wieder ein schlechtes Beispiel ist, weil der natürlich auch unter Meinungssegment steht. Aber gibt es ja sicherlich auch andere Leute, Ja, dann habe irgendwelche ich. Wirtschaftsjournalisten oder so, Ne? die Wo dann ich. Sachen sagen, die ihnen nicht gefallen. Und ist ja eher die Frage, wie die das dann in ihrem Kopf zusammenkriegen. Weil ich meine, für mich ist das jetzt nicht verwunderlich, dass irgendwelche Aktivisten schlechten Journalismus machen und irgendwelche Nicht-Aktivisten guten Journalismus. Na, also, das widerspricht sich ja nicht. Der Und Oskar hat auch noch einen guten Punkt, finde ich. Das ist halt einfach die Zeitung ist, die den Standpunkt schon ahndet. Ne? Gerade in so einem, also noch viel mehr, bevor es das Internet und soziale Medien gab, war ja die Möglichkeit, die eigene Meinung in einem Artikel unterzubringen, halt noch viel mächtiger. Ne? Weil auch eine gewisse Gläubigkeit, die ja auch, die wir auch heute auch noch sehen gegenüber, weil wenn es in der Tagesschau ist, dann muss das so stimmen. Ne? ja, so Argumente wie, das steht ja schwarz auf weiß oder so, das zählt Ja, natürlich ich nicht. sage ja auch nicht, dass das totaler Quatsch ist. Ich will ja nur erklären, warum es da schon auch einen Grund gibt, die Sachen unterschiedlich zu bewerten. Ja, für dich als Laien ist ja vielleicht das Fachwissen aus dem anderen Artikel auch gar nicht mehr so wichtig. Im Einzelfall. Ja, aber es Kann kann ja auch ja sein, trotzdem, ja, aber nur dass weil das der eine Artikel Quatsch ist, heißt es ja auch nicht, dass der andere Artikel auch Quatsch ist. Das folgt ja nicht. Das kann gut sein, Das natürlich aber ist. es folgt ja nicht daraus. Ja. Das sind halt zwei Ja. verschiedene Artikel, ja, von zwei unterschiedlichen Menschen geschrieben, die ein unterschiedliches Level von Expertise vorweisen in dem Bereich, über den sie da irgendwie schreiben und wahrscheinlich auch unterschiedlichen Aufwand da reingesteckt haben und so. Ja, aber trotzdem darfst du ja diese Wahrscheinlichkeitsrechnung aufmachen, wenn in dem bei mir wäre es jetzt, was weiß ich, römische Ja, Provinzialarchäologie. da Und rede ich wenn ja ich gar da nicht dagegen drin ein. Fehler finde, Sagen wir mal. musst du eigentlich die Augen aufhalten, wenn du den Rest der Zeitung liest, weil du weißt, du kannst faktisch sagen, hier sind zwei, drei grundlegende Sachen falsch dargestellt worden. Es geht um Vertrauen. Es geht um eigentlich, ja, und das ist halt dieser Amnesieeffekt. Du vergisst es beim Umschlagen der Seite. Nee, das Ja, glaube ich ja gar dann nicht, dass bist man du es wieder in vergisst. diesem Modus drin, dass du sagst, es steht ja in der Zeitung. Ja, Man ist mir kann schon nicht klar, dass besser. das ja der Punkt ist, den man hier macht, aber ich sage ja nur, das ist ja objektiv nicht so, weil die Leute ja so nicht handeln, also, sondern stattdessen ist halt ein anderer Doch. Artikel ein anderer Artikel. Doch, du Ja. sagst den Leuten, der Experte in der Tagesschau war in Wirklichkeit Mitglied der Grünen und die sagen, und gucken weiter Tagesschau und kommen nächsten Tag wieder, aber in der Tagesschau haben sie gesagt. Das ist schon Ja, so. aber das ist ja nicht der gleiche Experte dann von den Grünen in der Tagesschau dann wieder, der dann zu einem anderen Thema sich äußert. Nein, aber also was ich denke, ist, hier müsste ja ein grundsätzliches Misstrauen entstehen. Wenn du immer wieder Sachen liest, wo Ja, das du. stimmt, aber das ist ja dann was sich bezieht auf die Leute, die halt diesen Journalismus wirklich für irgendwie so eine Instanz halten, die unfehlbar ist oder so. Aber das Ja, ist ja aber ein jetzt nicht Großteil das, der worum es. Gesellschaft tut das. Aber die Frage, die man hier ja aufwirft, ist: Wenn du doch merkst, dass das eine Quatsch ist, warum merkst du dann das andere nicht? Aber die Leute, die das merken, die sind ja nicht der Meinung, dass der Journalismus um jeden Zweifel erhaben ist. Und nur weil sie die anderen Sachen dann für weniger suspekt halten, ist das ja nicht, weil sie Amnesie haben, sondern weil sie einfach, ja, es halt nicht bewerten können, den Gehalt von den anderen Artikeln und dann halt eben natürlich wohlwollend annehmen, dass ein anderer Journalist halt dadurch, dass dieser Journalist, der jetzt hier Quatsch geschrieben hat, über das Thema, wovon sie Ahnung haben, natürlich nicht zwangsläufig genauso wenig Ahnung davon hat. Dass das eine Möglichkeit ist, ist ja klar. Ja, ich finde, dass die Frage eben nach der Relevanz da nicht irrelevant ist. Also das, was dann inhaltlich auch ist. Einerseits wäre es natürlich schön, wenn man davon ausgehen könnte, dass der Artikel so weit ja, recherchiert sind, dass man davon ausgehen könnte, dass das irgendwie alles schlüssig und richtig ist. Ja, kann man vielleicht nicht immer erwarten, das hat auch sicher mit Arbeitsdruck und sowas zu tun. Aber in vielen Fällen ist das schon richtig, da gebe ich dir ja recht, ne? Nur eben bei den Fachsachen, da ist dann irgendwie vielleicht was verdreht. Und da, wenn dann Sachen verdreht sind, dann fragt sich eben, was verdreht ist. Hat das für die Schlussfolgerung eine Relevanz, die da gezogen wird aus den Fakten, die genannt sind, oder nicht sozusagen? Ja, und dann fragt sich es eben, wie relevant das ist wirklich dann für die Darstellung. Und dann fragt sich auch, ob das vielleicht auch absichtlich dann verdreht wurde oder so. Den Fakten falsch dargestellt, so tun, als hätte man es nicht verstanden, damit man es verdrehen kann aus aktivistischen Gründen oder so. Deswegen ist es immer besser, wenn das sauber ausrecherchiert ist, sag ich mal. Ja, obwohl es natürlich auch eben bei vielen Themen nicht einfach ist. Ne? Also mal eben über Klimawandel schreiben und davon ausgehen, dass man das irgendwie durchrecherchiert hätte, ist natürlich Quatsch. Ne? Ja. Sag mir, dass das Satire ist, Das bitte, ist keine Klaus. Satire. Es ist die Portland-revolutionären Studenten, die uns sagen, Wow. morgen ist 130 Jahre seit der Geburt von Jesus, nein, von einer der wichtigsten Revolutionären aller Zeiten, sogar bis heute. Mao lebt immer noch durch seine Beiträge zu der Wissenschaft des Revolutionsmachens und Befreiung der unterdrückten, ausgebeuteten Befreiung, Massen. ja. So, wie habt ihr ein paar Worte durcheinander gebracht? Ihr meintet wohl der Unterdrückung und Ausbeutung der befreiten Massen. Ja. Und sie laden euch ein zum Event zum Maos 130. Geburtstag im Genau, haben wir wieder Alberta-Park. verpasst im Alberta Food and Park. drinks will be provided. Das ist doch schon voll gar nicht mehr canon Das dann. Wenn es was zu essen gibt, ist das nicht Mao. ist gar nicht richtig gut. Das ist das Versprechen, aber ob das hinterher wirklich so ist, vielleicht ist es ja auch eine Psy-Op von irgendwelchen Libertären, die dann allen, die da hinkommen, sagen: Nee, Food and Drink wird gar nicht provided. Was habt ihr denn gedacht? Hm. Ha. DM for more info. Das steht, glaube ich, in dem kleinen roten Buch auch drin. Vielleicht gibt es auch a bowl of rice a day. Na, wer weiß. Ja gut, dass das schon länger tot ist, ne? Und für unsere Zuschauer, die uns nicht zuschauen, sondern nur zuhören, die dann also Zuhörer, nee, Zuhörende. Für die Zuhörenden, man sieht da unter einem auf rotem Grund den Kopf von Mao Zedong und ein Hammer- und Sichelsymbol. Ja, wie gesagt, gut, dass der schon länger tot ist. Wie gesagt, zum Schäuble. Boah. Ja, Konstantin Kissin, I came, I saw, I copied, why DEI must DIA. Also, das Diversity, Equity, Inclusion muss sterben. Juhu. Und hier geht es um den Fall von der Frau Gay. Ich war auch toll, finde. Also man kann sich richtig bildlich vorstellen, wie sich diese Leute gefühlt haben müssen, die da entschieden haben in Harvard, dass sie die Frau of Color mit Nachnamen Gay zur Präsidentin von der Universität machen, mit einem Jahresgehalt von irgendwie einer Million, knappen Millionen Dollar. Und wie toll die sich da gefühlt haben müssen, dass sie so jemanden gefunden haben. Geile Qualifikationsliste. Ja. Und jetzt hinterher hat sich halt herausgestellt, dass die Frau halt ja auch ihre ganze akademische, also man, ich meine, klar, man hat halt schon vorher gewusst, dass sie akademisch natürlich nicht viel geleistet hat. Das ist ja schon mal das Erste. Und dann jetzt auch noch klar, dass die Sachen, die sie geleistet hat, aus ganz vielen Plagiaten bestanden, also noch nicht mehr ihre eigene Leistung war. Und auch das hat ja erstmal nicht dazu geführt, dass sie da ihren Platz räumen musste und auch nicht diese ganze Einschüchterungsgeschichte von den jüdischen Studenten da, oder die halt eingeschüchtert wurden, natürlich. Und das auch nicht. Und jetzt erst auf Druck von irgendwelchen Donern und so, wie das immer mal wieder so läuft, da hat die dann jetzt ihren Platz geräumt. Also, und der Konstantin Kissin sagt halt ganz klar, dass das halt nichts bringt, solche Leute auf solche Plätze zu setzen und sich da einen drauf einzubilden, dass man da jetzt irgendwelchen Fortschritt erreicht hätte. Und dass man das halt vergessen kann, diese ganze Kategorie und dieses ganze Denken danach, nach Vielfalt und solchen Sachen, und dass man halt wieder dahin zurückkehren muss, zu gucken, was die Leute halt selber geleistet haben als Individuen, und sie darauf abhängig, auf solche Posten zu setzen. Ja, und ich meine, das ist natürlich offensichtlich klar, kann man sich sagen, ja, duh, aber scheinbar ist es halt natürlich diesen Institutionen noch nicht klar. Und Ja, aber irgendwas hat die da auch gemacht, oder was? Hat schon einen Doktortitel gekriegt, oder wie war das? Oder gar nichts? Nur der Name? ja, doch, die Nee. hat da studiert und sie ist eine Strong Woman of Color mit einem Nachnamen, der gay ist. Und Ja. deswegen haben sie die da halt zur Professorin gemacht. Ich Irgendwann habe dann. gestern einen Ausschnitt aus so einer, das war so eine amerikanische News-Sendung. Da hatten sie auf der einen Seite zwei Damen, die halt diese DEI-Schiene vertreten haben, und auf der anderen Seite einen Asiaten und noch jemanden, Ach ja. die halt die andere Schiene vertreten haben. Es war total lustig zu gucken, weil die nur gekrischen haben und halt nur, ja, das ist alles nur, weil sie eine schwarze Frau ist Ja, und damit Macht das war die ausgeübt und die Standard. Strukturen, und da konnte man die ganze, ja, die Ja, Herr Standardargumente Candy einmal wird hier, glaube komplett ich, auch. runterholen. Herr Candy wird hier auch zitiert. Aber der hat auch gesagt, Der, rassistische Mobs werden nicht ja. aufhören, bis sie die Schwarzen vom Sockel stoßen, der Positionen von Macht und Einfluss und die Struktur des Rassismus. Nee, die Frau ist unqualifiziert und eine Betrügerin. Und sie lässt zu, dass Leute da drangsaliert werden an ihr, also Studenten drangsaliert werden an ihrer Universität. Das Übelste. Und der asiatische oder asiatischstämmige Journalist hat halt auch gesagt, ja, was ist denn mit den Leuten, ne, die halt eben keinen Job kriegen, weil sie eben nicht dieser Demografie angehören? Zum Beispiel meine Demografie, ne, die Asiaten. Was ist mit denen? Ja, nee, ja, schwarze Frau. Oh, ja. Und ja, Kingsbein gekrischen haben die. Das ist hessisch und das darf ich. Apropos gekrischen, ich habe auch gekrischen, als ich das gelesen habe. Die World Health Organization, das ist sowas wie Unwomen, nur für Ungesundheit. Ja. Unhealth. Die wird angegriffen, weil die haben jetzt angefangen, eine Guidelines für Trans and Gender Diverse People und Health zusammenzustellen, und sie haben dafür Leute eingestellt. Und diese Leute sind zum Teil recht komisch, wie zum Beispiel die Person auf dem Foto hier. Selbstbeschreibung ist transfeminine Aktivistin, Akademikerin und Schlampe. Unbounded Sicher. Social Transition möchte sie, also unbegrenzte soziale Transition, einfacher Zugriff auf Pubertätsblocker für Kinder, das sollte die Norm sein. Ja? Also wer will, kann, möchte sie gerne. Ich erinnere an diese damalige Bemerkung, die so viel Ärger ausgelöst hat, dass man die Pille danach, wie smart es ist. Ja? Diese Person möchte, dass man Puberty-Blockers wie Smarties verkauft an Kinder, die vielleicht welche wollen. Ja, und diese Person arbeitet jetzt also seit dem 18. Dezember für die WHO von unserem Geld, um dort halt entsprechende Richtlinien durchzusetzen. Wo haben wir es denn hier? Also sie behauptet zum Beispiel in einem ihrer Paper, wenn man Kinder ganz normal durch die Pubertät gehen lässt, ist das ein viel höheres Risiko, als wenn man sie mit Blockern behandelt. Das finde ich schon mal sehr geil. Also, warum ist der WHO nicht der Kopf geplatzt, als sie diesen Satz gelesen haben? Und sie haben weiter darüber nachgedacht, diese Person einzustellen, statt zu sagen, nee, die ist ja wohl komplett in der Wolle gefärbt und irre, die möchten wir hier lieber nicht haben, wie das Also jeder denkende Mensch getan hätte. da ist nicht wie ein Artikel, der dann rausgekommen ist oder so, ja. Wir wussten das auch, ja. Dass sie so Ich spricht. sag mal, wenn du Leute, wenn du bist die WHO und du stellst Leute ein für sowas, dann guckst du doch, was die vorher gemacht haben, oder? Also macht doch Ja. jede HR eigentlich. Und wenn diese Person ein Paper veröffentlicht hat und für eine wissenschaftliche Stelle irgendwo hin will, nun, Weiß ich ihr nicht, Paper zum aber Beispiel, achso. wir denken uns oder wir nachdenken über eine Ethik der Gender-Erforschung gegen die verspätete Transition für Transgender und genderkreative Jugendliche. Das ist ein neuer Begriff, den ich hier gelernt habe bei der Dame. Genderkreativ ist man dann, wenn man mal experimentiert, weißt du? Heute habe ich mal die Grünen genommen, mal gucken, was ich morgen für Gender habe. Ja. Ja, da sollte man Kinder auf jeden Fall zu ermutigen. Ich glaube, die WHO, ja. Ja, genau, nochmal halt die Pubertät. Also das ist jetzt nochmal dieses Argument, Pubertät wäre sowieso gefährlich. Und die Pubertät, ne, die ist ja stark, die hat ein starkes Richtung in Richtung Cis. Ja, also die Pubertät macht die Leute Cis. Und das ist halt nicht richtig. Und deswegen muss man mit denen, muss man denen halt, bevor sie Cis werden, halt diese Blocker geben. Ja. Damit man die Transgender und die Cisgender-Hormone in Symmetrie setzen kann. Und so können ja genau, ja, Jugendliche, die Pubertätsblocker nehmen, haben jetzt eine weites offene Auswahl und ihre Körper werden nicht von Testosteron oder Östrogen verändert. Und sind bestimmt. Ja, und man sollte doch irgendwie halt diese Neutralität der Pubertätsblocker, der praktisch nicht geregelten hormonellen Pubertät vorziehen. Und man möchte doch den Kindern beibringen, dass sie ihren Gender kreativ explorieren sollen, anstatt... Also. Dem bösen Cis-Hormon auf seinem Kreuzzug zu folgen oder was auch immer. Puberty blockers must be seen as the default position, to be readily prescribed. Also das muss wirklich die Norm sein und die müssen ohne großen Aufwand verschrieben werden können, weil sie den Raum für zukünftige Persönlichkeitsentwicklung vergrößern. Da fällt mir nichts mehr ein. Das sind Leute, die möchte ich eigentlich nicht nur aus der WHO entfernt haben, ganz ehrlich. Fragt sich, wann die WHO die Position übernimmt, ne? Nee, mit so jemandem, der eine Guideline ausarbeitet, haben sie die praktisch schon übernommen, ne? War schon mal nicht so ungefährlich. Jo. Ja, ich glaube, sie müssen es damit unbeliebt machen, ne? Unbeliebter als mit dem Impfquatsch. Keine Ahnung. Die Person hat übrigens auch noch ein anderes Faible, nämlich hat sie anscheinend ein Steckenpferd, sexuelle Anspielungen in ihren akademischen Arbeiten unterzubringen und damit zu prahlen. Ist das geil. Ist es gut, so, oder? Seriös, ne? Also so sie schreibt seriös. Hier zum Beispiel, dass sich künstliche Stimulatoren besser anfühlen als echte männliche Geschlechtsorgane, was die Härte und die bei der Reibung entstehende Wärmeübertragung angeht. Fußnote, persönliche Erfahrung des Autors. In einer wissenschaftlichen fucking Arbeit im Dalhousie Law Journal, Ausgabe 339. Der Artikel Gender fucking non-disclosure, sexual fraud, transgender bodies and messy identities argumentiert die Person, dass Gender Identity natürlich privat ist und dass die nicht mit anderen besprochen werden muss, bevor man irgendwie intimer wird. Ja, dann schreibt sie halt, dass sie ja gerne die Nummer 69 in wissenschaftlichen Texten unterbringt und solche Sachen. Ja, Leute, die von Sex viel reden, die haben meistens ein Problem damit, habe ich als Kind schon mal gelernt. Dann schreibt sie drüber, wie sie Nacktfotos tauscht und was weiß ich und sich vor Leuten entblößt und wie sie darüber fantasiert, Cis-Männer praktisch in die Falle zu locken, indem sie sich als Frau ausgibt und so weiter und so fort. Und das scheint also, dass das, ja. Ihr neues Buch heißt Gender Fucking: The Pleasures and Politics of Living in a Gendered Body. Das entlädt den Leser ein in die Welt des akademischen Schmutzes und fragt, was es wie es ist, immer geil zu sein in einer sex-negativen Welt. Kriegt ihr auch bestimmt bald den Deutschen Buchpreis, ne? Ist wahrscheinlich nicht so geil, würde ich sagen. Ich gehe davon aus. Oh Mann. Ja, ist halt die Frage. Und auch, ja, wie kommt man dazu, so jemanden einzustellen? Keine anderen Hobbys. Und, nee, ich meine, bei der, von der WHO aus. Ach so. Warum? Und warum noch mehr Leute aus ihrer Organisation sind wohl an diesem Ding? Oh Gott, Gender Rights und Equity hat auch schon eine Abkürzung, ja. GRE-DI. Global HIV. Hepatitis und sexuell übertragbare Krankheiten. Also sie schreiben ja auch, also dann wird es wirklich langsam anteilig, also diese World Professional Association for Transgender Health, eine US-Lobbygruppe, die hat verschiedene merkwürdige wissenschaftliche Verbindungen, die mit Pedo oder ähnlichem Kram zu tun haben. Ihre letzten Standards of Care wurden zusammen mit einer Gruppe von Mitgliedern eines Forums für Kastrationsfetisch erarbeitet, das sogenannte Eunuchenarchiv, in dem Leute Fanfiction darüber schreiben, wie das so bei ihnen mit ihren Fantasien. Vielleicht hat der Drachenlord da Interesse dran im Mittelalter. Ja. Ist halt die Frage, warum müssen wir solche Leute bezahlen? Warum können wir nicht irgendwie... Also Gesundheit, es heißt Gesundheit, World Health. Es heißt nicht World Wahnsinn. Wer ist sie jetzt hier? Das ist diese Person, ist hier, wie heißt die Person? Florence irgendwas. Florence irgendwas, genau, Florence Ashley. Eine kanadische transfeministische Aktivistin, Akademikerin und Schlampe. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Okay. Ich will mal gucken, was die hier schreiben, warum sie die da reingeholt haben. Ach, da ist sie. Transfeminin, Juristin und Bioethizistin. Ja, ich glaube mal deswegen eher nicht. Deswegen, oder was, ja. Und dann verweisen sie auf ihre Webseite, das ist geil. Also sie wissen schon ganz genau. Oh, the first openly transfeminine law clerk at the Supreme Court of Canada. Ich bin der einzige Schwul im Dorf. Das noch. Widely published. Ja, wir haben die Titel ja eben gehört von dem Scheiß und die Inhalte. Fußnote 26. Banning transgender conversion practices. Mit anderen Worten, verbieten von vernünftigen Therapieansätzen, um die Leute davon abzubringen, sich irgendwas abschneiden zu lassen. Nachdem man den Leuten vorher gesagt hat, nee, du bist nicht schwul, du bist eine Frau. To learn more about the bug? See? Oh mein Gott. Nein, bitte. Okay. Das war sehr klein gedruckt hier. Das ist klein gedruckt, du musst mal jetzt lesen. Alter, schön. Klein gedruckt ist schlecht für die Augen. Aber in den Dings wurde sie gerade mit they angesprochen. Ja, ist das ihr Pronomen wahrscheinlich, ne? They. Warte mal, da stand irgendwo, was stand hier in dem Artikel über Pronomen. Meine Pronomen sind in fact they, them, that bitch and not in fact she, her. So. Na, Florence. Was, irgendwelche deutschen Publikationen auch mit dabei? Please don't. Ja, wahrscheinlich eher nicht, oder? Kommt bestimmt noch. Florence Ashley klingt nicht so richtig deutsch irgendwie, ne? Naja, kann ja sein, dass sie schon angefragt wird von irgendwelchen super schlauen Aber schon echt eine Menge. Naja, ich glaube, bei Tichy war geschrieben, dass diese Webseite hier beworben wird. Und macht sich etwas drüber lustig, fand ich auch ganz gut. Haben wir ja auch schon mal gemacht. Es geht mal wieder um die Videos von Jeden Fall ist es gefördert vom Pingstings. Familienministerium. Ja, Pingstings. Pingstings Jawohl. gefördert vom Familienministerium. Ja, und man beschwert sich nicht über irgendwelche Übergriffe oder dergleichen, sondern das übliche Gejammer, ja, wie gerecht. Ja, noch schon der Paw Patrol, ja. Paw Patrol. Wie gerecht sind Conny, Paw Patrol und Co. Das ist Schau dir halt auch das vom Video Schmidt an. gelernt. Gerechte Geschichten für Kinder. Ja, möchtest du mal anders Ich sagen, liebe Henrik? es, Kindern vorzulesen. Von dem abenteuerlichen Captain Sharky, den mutigen Hunden aus Paw Patrol. Die typischen Helden für Jungs eben. Heldinnen für Mädchen gibt's natürlich auch. Zum Beispiel die brave Conny, die einfach alles kann. Und außerdem gibt's da Ponys. Oh. In Geschichten für Kinder ist die Welt immer noch klar aufgeteilt, und zwar nach Geschlecht. Aber ist das eigentlich schlimm? Kann ein Junge nicht... Nee, ist nicht schlimm, Raul. Nee, mach Die deinen Menschen Weg. sind nun mal in zwei Geschlechter aufgeteilt. So ist es nun mal, ja. Weiß nicht, komm nämlich klar einigermaßen. Und die Kinder haben auch unterschiedliche Präferenzen, ja. Eigentlich auch Bibi und Tina gucken, wenn er eher Ponys als Piraten mag? Ja, Klar kann kann er. er. Ist Das löst erlaubt. aber nicht das Problem. Durch Geschichten Das Problem ist, verdammtes System. Wir müssen die müssen Bibi und Tina gucken. ich ekle mich vor meiner Entscheidungsfreiheit. Ob lieber Bibi und Tina oder Transformers. Lernen Kinder, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Dabei lernen sie, welchen Platz sie einnehmen können und was. Nee, Roy, das ist nicht konstruiert, um den Leuten irgendwelche Ideen in den Kopf zu setzen. Sondern das ist konstruiert, um den Leuten zu gefallen, auf Basis von den Sachen, von denen man halt festgestellt hat, dass sie den Leuten halt eher gefallen. Und Zum Paw Patrol Beispiel lehrt die Ponys Kinder im dann. Bauernhof eher Mädchen. Was hast du denn von dem Ü-Ei ein Püppchen zu finden, wenn du gerne ein Auto haben wolltest oder so, ne? Das ist Paw Quatsch. Patrol bringt die Kinder also dazu, dass sie Hunde in Polizei, anthropomorphe Hunde in Polizei und die Uniformen sein wollen, oder was, Raul? Ja, definitiv. Und Kapitalisten natürlich, habe ich bei Was Wolfgang im ist denn, Schmidt wenn sie gelernt. sich so ein unmögliches Ziel stecken, wenn die jetzt Captain Future gucken, aber es gibt da noch gar keine interstellare Raumfahrt? Verzweifeln die dann an ihrem Leben, weil sie mal irgendwie aus Versehen Ja, die ist falsche auch falsch, Serie weil das geguckt haben? muss Captain Future Past Oh, heißen. Captain Future hat eine Frauenrolle, die ist so, die ist wirklich hart. Also, die darf immer nur, ja, Captain, oh, Captain, Captain, Ja, er oh, kann ich selber ein muss die Mädchen Frau sein? werden. Hallo? Ja, in der neuen Wir Auflage wird das brauchen auch mehr so. Frauen im Weltraum. Die Fähigkeit zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden, beginnt so ungefähr mit 4. Wie alt ist Normal Raoul? ist oder nicht, wenn wiederholt ein Weltbild mit veralteten Rollenklischees erzählt wird, übernehmen Kinder das. Heißt konkret, wenn ein Junge immer wieder liest, hört oder sieht, dass Jungs technisch begabt sind und sich kümmern Mädchensache ist, dann übernimmt er das wahrscheinlich und wird bei seinem Traumjob nicht zuerst an Weil Erzieher der oder da, Krankenpfleger. der hat ja so ein rigides Ablagesystem in seinem Kopf. Das Kind guckt immer nur, was ist das jetzt für ein Gender, was da handelt? Was ist das für ein Gender? Oh mein Gott, was? Ich habe als Kind 5 Freunde geguckt. Das war mir völlig egal, ob Anne oder George oder Julian oder Timmy der Hund den Fall gelöst hat. Es ging um Freundschaft. Es ging um füreinander Dasein. Und irgendwie den anderen akzeptieren, fuck nochmal. Das hat mich nicht einen Moment interessiert, was der Rest ist. Und Tja. selbst da gab es schon eine Figur, die eindeutig als Tomboy angelegt war. Ja, und die bis heute auch eine Ikone für Lesben ist. Und das war 1900 was? 81? Fuck euch alle, echt. Ihr nehmt euch alle immer nur das raus, was ihr haben wollt. Ja, Und das ist dann eigentlich dieses schreibt Ding. ihr das auf das unbeschriebene Blatt drauf und dann kommt es an die Scheune und dann Ja. stimmt es. Genau, und hier passt das eigentlich gerade, was wir gerade gehört haben, dieses Ding mit von wegen, es regnet, weil der Boden nass ist. Das ist ja gerade das Ja, Argument, was er hier gemacht hat. genau. Was heißt denn hier auch alt oder so? Das ist nicht alt, das ist brandaktuell. Offensichtlich wollen das 95% der Leute so. Ne? Das ist nicht alt, das ist vielleicht alt, aber es ist nicht weg. Deswegen muss das nicht weg. Die Leute wollen das doch nicht, sondern die machen das einfach, weil das ihren Präferenzen entspricht. Ja, es ist eben weiterhin aktuell, so sehe ich das auch. Pflegerdenken. Ganz egal, wie gut das eigentlich zu ihm passen würde. Wie stark Stereotype Kinder- und Jugendbücher beeinflussen, zeigt zum Beispiel eine Studie der Süddeutschen Zeitung. Männliche Helden erleben demnach mehr als... Ja, die Süddeutsche glaubt auch, dass es regnet, weil der Boden nass ist. Ja, das glaube ich sofort. Ja, genau. Doppelt so viele Abenteuer wie weibliche Heldinnen. Die bleiben eher in der vertrauten Welt und kümmern sich um Tiere, Familie oder Schule. Anders gesagt, Jungs retten die Welt und Mädchen helfen Mama. Und auf den Bildschirmen sieht es leider auch nicht besser aus. In Serien und Filmen... Also ich weiß nicht, also Raul, ist das wirklich so? Weil die rote Zora, ja. Ronja Räubertochter... Und die ganzen Kinderfilme, wo sie ganz Frauen... Oder Bibi Blocksberg oder die kleine Hexe oder... Das sind alles Sachen, die gibt es seit 100 Jahren, Raul. Hast du die einfach nicht mitgeschnitten? Oder Hanni und Nanni und wie sie alle, obwohl die waren wahrscheinlich eher konservativ. Aber ich habe gerade von fünf Freunden von George geredet. Also ignoriert er das einfach alles? Oder hast du einfach schlechte Absichten und möchtest uns einfach nur hier deine von wahrscheinlich von Steuergeld gepamperte Kampagne unterschieben? Ja, er ignoriert das. Oder das funktioniert halt so nicht. Es sind ja immer die falschen Leute, die sich das angucken. Die Ikone praktisch der weiblichen Befreiung sozusagen in Kinderbüchern. Wie geht's noch selbstbestimmter als Pippi Langstrumpf? Und diese Annahme, die er da trifft, dass die Leute, die eigentlich begeistert sind für eine Sache, das dann nicht machen, weil sie eine Serie irgendwie gesehen haben. Also wenn das so wäre, wenn das stimmen würde, dann würde ja überhaupt gar keine Frau irgendwie in der IT sein oder so. Oder irgendwie ein Mann als Pfleger arbeiten oder so. Genau, der kennt keine Ausnahmen. Und der Jugui sagt im Stream gerade, er musste bei beidem helfen, abwaschen und am Auto irgendwie helfen, basteln. Also ja, und ich denke, das ist auch genau die reale Erfahrung, die viele Kinder machen, dass sie eben aus beiden Welten was sehen. Ja? Und dann gibt es sicher auch Männer, die sagen, oh, guck mal, kochen, backen, cool, irgendwie. Und die können dann im späteren Leben dir einen Sauerbraten zaubern oder irgendwas und die anderen halt nicht. Die müssen dir eine Pizza aufwärmen. Dafür können die dir vielleicht deinen Rechner einreden. So entwickelt sich das nun mal. Und zu glauben, es gäbe nur diese Quelle, so, die Eltern sind heterosexuell, das Fernsehen ist heterosexuell, alle die Kinder werden auch heterosexuell. Die Kinderbücher tragen noch was dazu bei. Oder sie beschweren sich über ganz normale, das geht ja so ein bisschen durch die ganze Kampagne, sie beschweren sich über ganz normale Dinge, die alle Leute wollen. Und deswegen beschweren sie sich die ganze Zeit immer so ins Leere rein. Ne? Wer soll sich das ist laut Malisa-Stiftung nur eine von vier Figuren weiblich. Das zeigt uns, die Schubladendenken noch so Erzählungen für Kinder auch heute noch an der Tagesordnung. Schubladendenken. So alles doch nicht. Oh Mann. Schubladendenken ist vor allem groß in Mode, habe ich das Gefühl. Noch mehr Prinzessinnen. Die kommt sich auch eher in die Quere, sowieso. Und ich meine, spätestens wenn du erwachsen wirst, dann hast du so viele Möglichkeiten, starke Frauen zu sehen. Also heute nicht die Mary Sue's von heute, aber die ganze Geschichte lang. Ob das hier Catherine Hepburn in African Queen ist oder ob das Ripley ist oder Lara oder was weiß ich wer. Es gibt so viele gute Frauenfiguren. Und lasst euch von Onkel Raul nichts erzählen. Onkel Raul will nur Geld sammeln für seine Frauen. Und schon gar nicht von Pink Stinks. Ja, genau, weil wir noch nicht, wir haben ja hier den No Wix November und was weiß ich, die ganzen Monate. Und jetzt haben wir hier noch den January. Na, lacht ihr schon? January. Ist das nicht? Komm, ihr liegt auf dem Boden. Habe ich direkt aus dem Circus Casino den Witz. January. Ja, und das Bild, ich meine, scroll halt mal hin, aber ich übernehme überhaupt gar keine Verantwortung für das, was hier. Ah! Ah, es trifft einen doch immer wieder auf, wenn man es schon mal gesehen hat. Ja, und also, das ist die Frauen rasieren sich nicht mehr einen Monat lang. Wahnsinn. Augenbrauen oder was? Ja, das weiß ich gar nicht mehr, nirgendwo mehr. Das ist doch der November doch eigentlich auch bei den Männern. Also eigentlich haben sie doch nur das Männerding genommen. Arsch November oder so. Nicht rasieren? January ist befreiend, weil es sich dazu bringt, darüber nachzudenken, wie und warum du deinen Körper behandelst, sagt die Gründerin Laura Jackson. Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, wo Menschen das, was sie tun wollen können, mit ihrem Körper, und wir werden nicht mehr darüber reden. Das wäre großartig. Ja. Weil aktuell auch niemand machen kann mit seinem Körper, was er möchte. Ne? Das ist streng verboten. Schon in Das Boot heißt es ja, hast du Nasenhaare, super, ich hab Arschhaare, lass uns zusammenknoten. Ne? Also, das reicht lange zurück. Das macht Sinn. Ja. Ich meine, and we don't even need to talk about it. An den Punkt würde ich auch gerne kommen, ganz ehrlich. An dem wir nicht mehr über jeden Scheißdreck, über jeden Fetisch, über jeden Unsinn, den irgendwer... Es interessiert mich nicht, ob du vegan bist. Es interessiert mich nicht, ob du homosexuell bist. Es interessiert mich... wenn wir uns gut kennenlernen und wir finden uns interessant, dann werden wir uns die wichtigen Sachen schon erzählen. Aber wenn ich einfach nur ein Buch von dir lesen will, dann interessiert mich deine Sexualität nicht, dein Geschlecht nicht, deine Veganität nicht, gar nichts. Merkt das doch endlich mal. Die Menschen wollen nicht ständig über euren Scheißdreck irgendwie informiert werden. Und dann kommen so, habt ihr dieses Video von diesem Rob Bubble gesehen? Ich habe mir das jetzt zum Teil angetan, über Wokeness. Und er sagt ja, habt ihr euch mal angesehen? Wenn Leute über so woke Themen sprechen, dann haben die meistens nicht die Primärquelle gelesen, sondern irgendein böser YouTuber hat das da schon vorgekaut und hat die aufgehetzt. Die können nämlich woke gar nicht definieren, bla bla bla bla bla bla, das Übliche. Ja. Und auch wieder dieses, ja, und diese Anti-Woken-Leute, die wollen ja alles kaputt schlagen und so. Die wollen ja, die sind ja rechts und überhaupt und sowieso. Also diese staatstragenden YouTuber sind wirklich eigentlich das Schlimmste von allem, diese... Die aussehen wie dieses bearded Hipster, schreit rum, ne, dieses mit dem großen Mund, dieses Meme, so sehen die alle aus, nach dieser Bubble sieht so aus. Und so ein undifferenziertes, dummes Video im Endeffekt. Ja, und genau schon so, ist so pseudo-differenziert, ne? Also man tut halt immer so nach dem Motto, ja, also fand er irgendwie, und das Schönste fand ich auch, ich habe es nämlich auch angeguckt, er hat halt diesen Zusammenschnitt, der halt irgendwie so wirken soll, als würden sich die Leute einfach irgendwelche Begriffe rausnehmen und dahinter schreiben so, ja, das ist jetzt woke geworden. Aber diese ganzen Beispiele, die da aufgeführt werden, das waren alles konkrete Beispiele, wo die halt Quatsch gemacht haben. Wo sie so sagt, die CIA ist woke geworden. Ja, was hatten wir denn da? Das war auch der total verrückte Krempel, wo sie da plötzlich irgendwie über ihr Hauptquartier da irgendwelche Regenbogenfarben aufgehängt haben und lauter so ein Scheiß, wo man sich an den Kopf fasst und sich denkt, was ist eigentlich hier los mit euch? Das waren doch alles diese ganzen Beispiele. Und auch dieses Argument, man kriegt das ja gar nicht reingedrückt. Stimmt ja gar nicht. Das sind ja nur die Kritiker, die euch das reindrücken. So, nee, ich laufe durch einen Penny und mir wird irgendwelche Transenwerbung irgendwie ins Ohr gedrückt. Ich mache einen Fernseher an und es ist alles LGBTQ Black History Month oder so. Ich mache Netflix an, ich sehe eine schwarze Kleidung. Nee, wir kriegen das nicht gedrückt. Nein. Ich guck mir Werbung so an, egal wo. Sache von wegen, das wäre ja nicht so erfolgreich geworden, oder das hätte ja keiner gemerkt, wenn sich nicht Leute darüber aufgeregt haben, hätten. Ja, das hat ja auch kaum einer gemerkt. Aber ich meine, der ganze Sinn und Zweck von dem Ding ist ja, um den Leuten zu verklickern, dass Kleopatra schwarz wäre. Also ich meine, sie, dieses Zitat von dieser einen, aus dieser Dokumentation, wo sie meint, ja, meine Oma hat immer gesagt, hör nicht auf die Leute, Kleopatra war schwarz. Also das ist der Sinn und Zweck der Sache. Es ist doch nicht so, dass sich die Leute das ausdenken, dass das Sinn und Zweck der Sache wäre. Wenn du weiter runter scrollst, ist übrigens unter der Überschrift A Powerful Norm noch ein Foto, das wir vielleicht zeigen können. Ja, das auch schnell. Das meine ich, ja. Body Confidence Activist and Polycystic Ovaries Advocate. Polizistische Eierstöcke? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ja. Diese Person möchte halt so aussehen und das kann ihr niemand nehmen und das finde ich auch okay, aber jetzt, dass das halt nicht Leute verursachen wird, die drauf zeigen und lachen oder so, das ist halt in der Natur des Menschen. Ich würde halt beschämt weggucken und mir denken, ach du meine Güte, kann ich mal gerade bitte woanders hingucken. Aber es wird immer Leute geben, die da drauf mit dem Finger zeigen, weil es halt nicht die Norm ist. Ja, diese Argumentation von dem Rob Bubble war ja tatsächlich so ganz andersrum. Ne? Also natürlich total verdreht und was mich so daran ärgert, dass die jungen Leute das scheinbar echt glauben. Ne? Die übernehmen das so und glauben irgendwie, die Rechten würden sich irgendwas aufregen, was gar nicht richtig existiert oder was gar nicht so ist. Ja, ist ja die Frage, das ist... wer das jetzt überhaupt glaubt, weil das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das, was er da jetzt sagt, weil ich habe mir nämlich auch das Reaktionsvideo von Alicia Joe drauf angeguckt. Und die war halt auch bei vielen Sachen, wo sie dann halt meinte, so, nee, das ist ja nicht so, wie du da meinst. Also bei vielen Sachen war sie auch seiner Meinung, wo ich mir denke, nee, das ist eigentlich auch kein gutes Argument, was er da gerade gebracht hat. Aber das haben wir dahingestellt. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt alle wirklich auf diesem Trip halt wären. Der hat halt auch nur einfach diese Talking Points gefrühstückt und hält die halt für glaubwürdig und plappert die halt nach. Und das merkst du ja auch an den Sachen, die er da ausgewählt hat, um das zu belegen. Das sind halt auch alles irgendwelche Vox-Nachrichtenformat und ja, halt diese ganzen progressiven Quatsch-Medien-Outlets halt, die sowas da halt erzählen und so einer findet das dann halt glaubwürdig und plappert das einfach nur nach. Und der Oskar sagt jetzt, ja, es geht den Poststrukturalen doch genau darum, jegliche Norm aufzulösen oder Normalität. Aber ja, das ist ja mein Argument, dass das mag mit einem gewissen Teil der Bevölkerung funktionieren, aber du wirst immer Menschen haben, die mit dem Finger drauf zeigen. Und die wirst du auch nicht belehren können. Das wird nicht funktionieren. Ich bin sehr vorsichtig mit meinen Formulierungen an dem Punkt. Ja, aber ich finde es eh, also inzwischen halt so dieses... Ja, die Leute, die Wokeness kritisieren, sind genauso schlimm wie die Woken selber, heißt es ja inzwischen an vielen Stellen. Ja, ist aber auch so ein Standardding. Ne? Ja, aber das ist so die super perfide. Die Gamer sind genauso halt, die, ja, ja, die Männerrechtler sind genauso schlimm wie die Feministen. Das ist ja immer alles genauso schlimm, wenn die das kritisieren. Und das fällt halt im Moment vielen, vielen Leuten auf, irgendwie, dass wir eben nicht vor Karren gespannt werden. Gerade die Rechte hat in letzter Zeit sich bei mir da so ein bisschen empört gezeigt, immer wieder in Twitter-Kommentaren, dass ich halt eben zum Beispiel sage, nein, jeder, der sich hier einbringt und der sich anpasst und unsere Regeln beherrscht und auch einhält, der darf gerne hier legal einwandern und hier arbeiten und profitieren. Warum auch nicht? Nee, aber alle müssen raus. Ich sage, nee, eben nicht. Ich bin nicht einer von denen und werde ich auch nie sein. Das ist genauso, das ist das Gegenteil von Wokeness. Nicht die Leute, die Wokeness kritisieren, weil sie liberal sein wollen. Das Gegenteil von Wokeness sind die Leute, die Wokeness kritisieren und das durch einen, ja wie auch immer, gearteten, autoritären Verdrängungsprozess ersetzen wollen, wo alle, die halt nicht so sind, wie ihnen das gefällt, raus müssen, also ähnlich wie die Woken das auch gerne sehen würden. Unterscheidung kriegen die aber, glaube ich, nicht hin, so richtig, ne? Nee, es wird ja nie differenziert, das wäre zu. Das ist ja auch eine Taktik, ne? Also das merkst du jetzt bei so Leuten da, die sich da jetzt, die das dann halt auch wieder so in so ein Wir gegen die und wir sind ja immer noch die Guten, weil wir sind ja die Linken oder die Rechten oder wie auch immer umbauen wollen. Da hast du ja auch dieses Ding von wegen die Anti-Woken. Ne? Also da wird dann geredet über eine Opposition, die man angeblich hat. Und das sind dann die Anti-Woken und das soll dann so viel bedeuten wie, die sind ja jetzt hier mit uns im Krieg, weil sie uns ja halt irgendwie ablehnen, weil sie die Anti-Woken sind und wir sind die Woken, so nach dem Motto. Aber der Witz ist ja gerade, dass wir diesen Kram ja nicht ablehnen, weil wir die Anti-Woken sind, sondern man guckt sich einzelne Themen an, man überlegt sich, wo da über die Stränge geschlagen wird und wo halt eben nicht. Und dann kommentiert man das so, wie man das halt für richtig erachtet. Die verstehen halt nicht, dass wir im Gegensatz zu denen, wir haben eine Konstruktion dahinter, die wir uns stattdessen wünschen. Ja? Weil möglichst weite Freiheit, vor allem der Kunst und der individuellen Freiheit und möglichst wenig Einhegung von Diskurs und möglichst wenig Verbieten von Kultur oder Literatur oder Ähnlichem. Ja? Wir haben eine ganz klare Gegenskizze. Ja? Und die unterscheidet uns auch von den Rechten. Und zwar also, deutlich. Die teilweise in Verantwortung sind, sind die auch wichtiger und auch lauter, ne? Dass man dagegen hält, sozusagen. Dass man dagegen halten wird. Ja, das hier ist, wenn das wirklich stimmt, ist ein ziemlicher Kracher. Hier dieses Apollo News hat sich hier die Zahlen von dem Füllstand von den Talsperren angeschaut und ist also darauf gekommen, dass diese Talsperren wohl über den Sommer nicht wie üblich geleert worden sind. Und der Autor hier von dem Artikel meint, das hätte wohl daran gelegen, dass es im letzten Jahr ja so ein bisschen Dürre, also eine ziemlich starke Dürre gegeben hat. Und dass ja diese übliche Logik von wegen der Klimawandel wird ja immer schlimmer von Jahr zu Jahr quasi dazu geführt hat, dass man jetzt davon ausgegangen ist, dass dieses Wasser halt irgendwie dann eventuell fehlt und dass man, also es ist wohl generell so, dass diese Talsperren halt regeln, was, wie viel in diesen Flüssen halt fließt. Das kann man damit wohl ganz gut regeln, das wird wohl auch so gemacht und das durchläuft dann halt immer so Zyklen, dass diese Talsperren dann halt gefüllt werden und dann irgendwie über den Sommer hinweg, glaube ich, geleert werden. Ja, natürlich dann, wenn es warm ist, ne, wenn die Stände halt geringer sind, dass man da dann halt mehr Wasser dann zugibt. Und das hat man jetzt irgendwie diesen Sommer versäumt, laut diesem Artikel hier. Nein, und nicht versäumt. Laut diesem Artikel hier halt eben aus dem Grund, dass man davon ausgegangen ist, dass man das Wasser halt braucht. Was Dürre, jetzt aber Dürre, wie wir gemerkt haben, ja nicht der Fall ist, sondern die Niederschläge waren ja dieses Jahr ziemlich hoch und das hat halt dazu gesorgt, dass diese Talsperren halt dann jetzt alle voll waren, so ziemlich, und dass man ja, die dann halt... Das ist vom Ahrtal sozusagen. Das ist doch dann angeblich genauso gelaufen. Das war doch da auch ein Problem. Angeblich. Ja, hast du irgendwas darüber in den Mainstream-Medien gehört? Nein. Nee, weil die ganz genau wissen, wenn das stimmt, das killt die Regierung. Aber, ja. Kann man denn den Mund halten als Journalist? Ja, ich weiß doch nicht, wer das jetzt hier genau zu entscheiden hat. Ich glaube nicht, dass es eine Bundesentscheidung ist, irgendwelche Talsperren zu öffnen. Das wird ja wahrscheinlich eine Landessache sein. Nee, oder? Aber wenn das massive Versagen auf so großer Linie in so vielen Gebieten ist, werden wir gucken, wer da in der Regierungsverantwortung ist und dann. Aber ist doch eigentlich beschränkt auf Niedersachsen, oder nicht? Oder ist es in anderen Teilen auch noch? Nee, Sachsen, wir haben hier, selbst hier in Hessen, haben wir in Frankfurt, das Wasser über die Ufer getreten, also jetzt ohne größere Schäden, aber wir haben hier auch ordentlich Hochwasser gehabt. Und wie gesagt, ich weiß, dass Dresden und da unten auch ziemlich übel war, also es ist nicht nur Niedersachsen gewesen. Ich wollte dieses Wochenende eigentlich meine Familie besuchen, aber ich habe schon gesehen, allein auf der Strecke nach Köln war schon zweimal Schienenersatzverkehr. Also. Ja, ich meine, es hat ja in letzter Zeit viel geregnet, auch jetzt vor dem Hochwasser schon. Also, dass sie voll waren, die Dinger, das wundert mich jetzt nicht unbedingt. Ja, aber sie haben sie auf jeden Fall nicht abgelassen, so wie sie es sonst über den Sommer über gemacht haben. Also laut diesem Artikel hier. Und die Füllstände scheinen ja wohl objektiv zu sein. Ja, die halten das gerne auf einem hohen Stand, damit sie im Zweifelsfall Energie draus gewinnen können, ne? Ja, und vor allem halt aber auch eine Reserve haben. Und das ist ja, laut diesem Artikel ist es die Reserve. Wir haben ja das Narrativ den ganzen Sommer gehabt, dass die Dürre kommt und uns alle irgendwie alle zu Staub zerfallen. Ne? Wisst ihr noch? Der Hitzesommer, ja. Und wir haben auch noch diese Geschichte, da haben wir doch letztens den Ausschnitt mit dieser Rednerin von dem WEF geschaut, die gesagt hat, na, nachdem das mit Corona nicht so geklappt hat, werden wir jetzt mal die Wasserkrise pushen, um mehr Kontrolle zu kriegen. Ja, Wasserkrise. Die Atmosphäre wird dagegen eigentlich immer trockener, durstiger, schreibt die Süddeutsche. Ja, aber das finde ich doch auf jeden Fall ein erstaunliches Fakt. Zumindest wird das hier als Fakt dargestellt. Die haben das wohl anhand von Baumringen dann so herausgedeutet und den Luftdruck oder so mitverantwortlich gemacht. Ja, auf jeden Fall finde ich das erstaunlich, weil es ja eigentlich zu einer Grundtheorie des Klimawandels gehört, dass die Atmosphäre dann Flüssigkeit an Wasser zunimmt. Ne? Wasserdampf, von, dass die Bewölkung zunimmt und so weiter. Und wenn das weniger wird, dann würde ich vielleicht mal das Gegenteil vermuten irgendwie. Aber nichtsdestotrotz wird im Artikel gesagt, ich glaube nicht erklärt, wenn ich mich richtig erinnere, nicht erklärt, warum es jetzt aber trotzdem doch auch vom Klimawandel oder weil es auch Klimawandel bedingt sein soll oder so. Und ich dachte, das ist jetzt auch ein bisschen unglaubwürdig, so zu, beschäftigt doch vernünftig doch damit sozusagen. Ja, aber sie behaupten eben, wie gesagt, trotzdem, dass das auch vom humanen Klimawandel käme. Naja, also wenn Sie meinen, das liegt an der Luft, dann wird ja wahrscheinlich die Zusammensetzung der Luft dafür einen Unterschied machen. Aber Moment mal, je wärmer, also wenn die im Klimawandel, wenn es wärmer wird, dann müsste die Luft mehr Wasser binden können. Genau, Feuchtigkeit. Genau. Das ist eigentlich so. Aber das ist doch eine ganz normale, also das ist ja schon immer so, dass es im Sommer feuchtere Luft geben kann als im Winter. Ich meine, das ist jetzt nicht so der absolute neue Killer. Das wussten wir schon. Das Dampfdruckdefizit. Ja. Damit ist die Differenz zwischen dem tatsächlich dem maximal möglichen Wassergehalt der Luft gemeint. Durst der Atmosphäre. Böden und Pflanzen mehr Wasser. Und wo geht das dann hin? Wo geht das? Wird ja, das wird ja dann nicht verbraucht. Und das wird dann weggeweht oder was? Zwischen Erde und Atmosphäre hin und her wanken, wechseln sozusagen. Also Wasser. Das kann, aber das kann ja eben auch mehr und weniger. Wir werden alle sterben, auf jeden Fall. Wie gesagt, besagt aber, dass eben die Feuchtigkeit zunimmt in der Atmosphäre, eigentlich, wenn es wärmer wird. Und das ist ein bisschen, ich finde, das ist ein komisches Zeichen, das man vernünftig besprechen sollte. Aber ja, wie gesagt, das ist halt offensichtlich auch angeblich vor. Aber auch meine anekdotische Evidenz aus diesem Sommer passt aber eigentlich nicht, weil es war heiß, aber auch feucht. Du hast ja vorhin noch erwähnt, dass er ja auch gegen die Kastoren teilweise oder dass er auch gegen demonstriert wurde. Ich habe das ja nicht gemacht, ehrlich gesagt. Aber ja, ich war damals noch in der Wolle gefärbt, da Linksradikaler. Natürlich war ich gegen die Atomkraft. Da sind sicher heute noch die Leute der Meinung, teilweise, dass das eben ja mit dem Atomausstieg auch beendet haben. Und das ist mitnichten der Fall. Denn im Emsland in Niedersachsen sitzt eine Firma, ja, die stellt eben Brennelemente her. Und die wollen sich jetzt vergrößern wohl. Und das war Rosatom, also die Russen, weil die andere Brennstäbe brauchen. Die wollen jetzt irgendwie für die russischen Modelle welche herstellen. Und sich dann praktisch auf die Art vergrößern. Ja, und Castoren, Atomtransport und so weiter wird es in Deutschland auf absehbare Zeit geben. Ne? Also. Naja, also das glaube ich ja dann mal nicht, weil das war noch eigentlich das Wegschaffen von den verbrauchten Elementen, oder nicht? In den Kastoren, ja, das ist so richtig. Ja. Aber solche Sachen fahren bei uns trotzdem durchs Land halt. Ne? Mit Energie, nicht mit verbrauchter Energie. Ja, und Frankreich hat beschlossen, doch wohl mehr AKW zu bauen, als sie bisher irgendwie geplant hatten. Ich denke mal, die haben dann einen lukrativen Exportmarkt entdeckt. Möglicherweise. Die Franzosen haben ja auch noch ihr Aufbereitungswerk, ne? In La Hague. Jo. Ja, wirtschaftliche Umwälzungen deuten sich an, sag ich mal so. Da gibt es angeblich eine chinesische Schattenbank, die jetzt insolvent gegangen ist, die Zhongji heißen die, Enterprise Group. Der Sektor, der sich da, wo sich die großen Banken gegenseitig hauptsächlich. Auf jeden Fall sind die pleite, sind insolvent und haben so einen Schuldenhaufen von 80 Milliarden ungefähr, Dollars, und können davon irgendwie 30 nicht bedienen ungefähr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und das hat dann jetzt gereicht, um der Insolvenz anzumelden. Die Schweizer, in der Schweiz ist vor einer Weile eine Bank, glaube ich, hinübergegangen, wie hießen die noch? Die hatten etwas weniger Schulden, glaube ich. Und da hat man gesagt, das wäre jetzt eigentlich irgendwie zu früh gewesen, das wäre nicht nötig gewesen, so schlimm war das nicht mit den Schulden, 30 Milliarden oder 20, was bei denen war. Deswegen frage ich mich hier so ein bisschen nach dem Umfang des Problems. Hätte der Preis vielleicht was zu sagen können, besser? Da kennt sich da noch ein bisschen aus. Aber ganz irrelevant ist es vielleicht nicht. Ist ja immerhin eine Schattenbank. Also, ja, vielleicht wird es aus China nochmal demnächst schlechte Meldungen. Vielleicht ist das Land aber auch zu groß, als dass es das irgendwie wirklich treffen könnte oder so. Weiß nicht genau. Schade, dass wir weder unseren Finanz- noch unseren China-Experten fragen können. Die Schwänzen. Viel weniger CO2 als die Deutschen oder die Schweizer, weswegen sie dann nicht um 2045 klimaneutral sein müssen, sondern 2090. Also ist okay, dass sie diese Jets kaufen. Also ich finde das natürlich trotzdem ein Problem, aber man darf jetzt nicht denken, die Inder, die sollten jetzt hier mal schön CO2 sparen, denn wie gesagt, die sind ja gar nicht das Problem mit 1,8 Tonnen pro Kopf, sondern das Problem sind die, das sieht man ja hier auch sehr deutlich auf. Die haben auch überhaupt keine Köpfe da in Indien, ne? Also, Ja, alter Schwede. diese Aussage, dass eben, ja, wir verbrauchen angeblich, oder wir stoßen angeblich 11,8 Tonnen aus im Jahr, die Inder 1,8. Deswegen haben die 50 Jahre mehr Zeit, ihren Lebensstandard zu stellen. Das ist so ein bisschen, macht es deutlich, dass wir dieses komische persönliche CO2-Budget bereits haben. Ja. Ja, Und sie hier in ihrer dämlichen Rede, das ist diese, wie heißt die Tante nochmal? das ist doch der Punkt. Und Paris ist eine nicht Auf dieser bindende, Karte nicht sind die völkerverbindliche reichen Vereinbarung. Industrieländer. Und der unterwerfen wir uns auf so eine Art, dass wir uns da so ein Budget auferlegen und jetzt machen müssen, dass bis 2045 das geregelt ist, weil man das in Paris vereinbart hat. Sag mal, ey, geht's noch oder Ja, was? das So ist eine denkt Tante, die den Kapitalismus abschaffen will und so funktioniert das dann ja. halt, ne? Es ging mir nur um diese Geschichte hier mit der Vereinbarung in Paris. Was vereinbaren die denn sowas? Ja, da würde ich mich aber nicht drauf stützen, nur weil sie es jetzt behauptet, dass das über dieses Pro-Kopf-Ding dann wirklich geht. Das müsste man sich nochmal angucken. Also kann sein, aber würde ich jetzt nur, weil sie das irgendwie sagt, nicht von ausgehen. Dafür kommt ja nicht von Aber ihr, das, glaube ich. ja, aber das Lustige bei dieser Grafik ist ja gerade, hier hast du jetzt China, hat jetzt die gleiche Farbe wie wir. Und Indien hat auch die gleiche Farbe wie wir, oder wie? Oh nee, es ist ja noch heller sogar. Aber ich meine, Genau. wie ist denn der Umweltzustand in China und in Indien? In Indien, da wo sie auf die Straße scheißen, da ist die Ja, das Umwelt spielt ja okay, offensichtlich oder wie? keine Rolle. Das spielt keine Rolle, es geht um CO2, ne? Es geht um Verbrennung. Ja, die Also. verbrennen da auch ohne Ende dreckig. Aber das einzige Grund, warum das mit diesem pro Kopf hier anders ist, ist, weil die so viele Köpfe haben da. Da Ja, wohnen einfach sicher, viel mehr das ist Leute. Sauerei, weil wir ja auch die ganzen Waren für die halbe Welt herstellen und so weiter. Man müsste das vielleicht mal pro BIP machen oder sowas, oder, Fahren die ne? da eigentlich alle Tuk-Tuks mit Katalysator Ja, bestimmt. und nicht verbleit und all die Sachen? Und haben Ich die da finde die das nötigen absurd. Katalysatoren auch in ihren Holzöfen und Kohleöfen? Und das ist halt, das ist eine Milchmädchenrechnung des CO2. Punkt. Ja, sie legen ja alles Mögliche daran fest und meinen, wir müssen Milliarden investieren deswegen und so weiter. Und die Leute knechten müssen mit irgendwelchen Steuern und hast du nicht gesehen. Das alles, weil man so kranke Vereinbarungen getroffen hat in Paris, die wie gesagt auch nicht bindend sind. Was soll das? Ich könnte mich wieder schon total aufregen, ey. Sorry, Denk dran, wir haben aber. auch den Migrationspakt unterschrieben, der nicht bindend ist, und trotzdem bindet er uns die ganze Zeit. Ja, scheinbar ist Wo das einfach bindet er bindend. uns denn? Das ist ja auch noch schwer herauszubinden. Ja, wir machen doch das alles schon. Resettlement, Nee, wir mehr schieben doch jetzt ab, hast du das nicht Repräsentation gehört? Wir schieben doch jetzt mehr in ab, hat doch schon alles gesagt. den. Das Ja? völlige, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist eine komplette Mogelpackung, dieses neue Abschiebedingsbums. Das ist eine Ja. komplette Mogelpackung, da wird genau gar nichts passieren. Die haben doch im Gegenteil festgelegt, dass jetzt jeder, auf den eine Abschiebung zukommt, erstmal einen Pflichtverteidiger bekommt, damit der das nochmal ein paar Monate rauszögert. Nichts wird abgeschoben, gar nichts. Die machen weiter. Die füllen dieses Land weiter mit Menschen, die hier momentan in der jetzigen Situation überhaupt nichts beizutragen haben. Gar nichts. Nichts. Wir haben keine Industriearbeitsplätze mehr. Und das bisschen an Arbeitsplätzen, was wir jetzt noch haben, das ist alles zu großen Teilen nichts, was diese Leute machen können. Weil sie entweder dazu nicht in der Lage oder nicht gewillt sind, oder weil halt, ja, unser System ihnen halt andere Möglichkeiten an die Hand gibt, noch. bis die Kohle halt mal alle ist. Ja, ich sehe das auch so, dass irgendwie hauptsächlich, also ja, hauptsächlich das eine Geldverschwenderei ist, ne? Und das auch ohne genügend Diskurs gesellschaftlichen. Das sowieso. Also schlicht und einfach immer nur die Behauptung, das stimmt schon so und das wird alles ganz schlimm. Das kann ich mir echt nicht mehr ziehen. Also gestern noch bei einem Vortrag gesehen von dem Chaos-Kongress. Da hieß es dann irgendwie am Ende, ja, so ein, haben sie da so ein nach einem Waldbrand so ein verkohltes Känguru gezeigt. Was soll das mit Klimawandel in Verbindung zu bringen? Okay. Ja, weißt du? Ja, es geht mir richtig auf den Sack, ne, dieser Blödsinn. Der im Endeffekt nur Geld kostet, ne? Das ist doch der Punkt. Die wollen nur Geld alle rausstrichen, stechen dabei. Die wollen alle nur irgendwie gelobt werden und dann irgendwie Geld abziehen. Ja, dabei. Oder ihre politischen Träume umsetzen vom Sozialismus. Ja, ihre Macht irgendwie ausbauen und so. Ja. Bezahlt den Fährmann nicht. Macht nicht mal einen Preis aus, bis er euch auf die andere Seite gebracht hat. Jo. Ich bin gespannt, also was morgen, also weniger, also wie gesagt, ich bin da Pessimist, ich glaube nicht so an einen wirklichen Einschnitt, aber ich bin gespannt, was die Medien draus machen und ich hoffe, sie versuchen so schlimm wie möglich zu framen, weil das ist meiner Meinung nach der einzige Punkt, der Leuten noch die Augen öffnet, irgendwann mal zu merken, dass die Leute mit dem Schaum vorm Mund, die nach Sippenhaft rufen, und sagen, in Polen muss halt mal mit undemokratischen Mitteln die Demokratie gerettet werden. Und all diese Sachen, ja. Ja, die Bauern lassen sich davon auch nicht aufhalten. Also, da müsste schon irgendwie ein Aufgebot kommen oder so. Das sehe ich aber auch nicht so richtig. Weil es ist ja auch kein Generalstreik, ne? Das kann man ja auch so nicht hinterher. Wird schon schwierig. Fahrt mit eurem Traktor in den Wald. Also bis zum Waldrand und dann bitte im Wald natürlich zu Fuß. Und in Minecraft. Lasst euch von der Spedition, lasst euch ein bisschen Gülle liefern. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Aber auch bitte nur in Minecraft morgen. Nicht, dass wir Ärger kriegen. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net und abonniert auf YouTube das Mammon-Magazin. Es ist sehr gut. Bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Hab schon erzählt, dass ich eine neue Lieblingsband habe? Gut, Max.